So, wir fangen an. Herzlich willkommen zum Podium Was ist Imperialismus und warum sollten wir dagegen sein? Von der Platypus Affiliated Society organisiert. Bevor ich gleich die Sprecher vorstellen werde, stelle ich kurz das Projekt vor. Also mein Name ist Daniel Schulz, ich bin seit einem Jahr ungefähr Mitglied in Platypus. Das internationale campuszentrierte Projekt Platypus, englisch für Schwabetier, versteht sich als Medium der Selbstklärung und Kritik linker Theorie und Praxis. Platypus wurde Ende 2006 in Chicago gegründet und organisiert seitdem Podiumsdiskussionen und Lesekreise im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten, in den 20er, 30er Jahren, neuen, 60er und 70er und postpolitischen 80er, 90er Linken und der Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute. Es gibt unter anderem Lokalgruppen in Deutschland, in verschiedenen Städten, in den USA, Griechenland, England und im Kosovo. Außerdem veröffentlichen wir die monatlich erscheinende englischsprachige Zeitschrift Platypus Review, in der paradigmatische Position der gegenwärtigen Linken zu Wort kommen. Seit diesem Jahr haben wir auch eine deutschsprachige Platypus Review. Die zweite Ausgabe liegt hinten aus, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Das Thema, was wir darin publiziert haben, war, was war neu an der neuen Linken? Das war eine Podiumsdiskussion, die vor zwei Jahren hier in Frankfurt stattgefunden hat. Sprecher waren unter anderem Alex Dinjuric, Stefan Eckerdinger, Detlef Zumwinkel. Außerdem ist auch eine Buchrezension dabei von Thomas Seibert über das neue Buch von Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus. Zweck unserer Arbeit ist es, durch die Auseinandersetzung der Linken mit ihrer eigenen Geschichte zu einem besseren Verständnis der Gegenwart beizutragen und an einer Rekonstitution der Linken als gesellschaftlich relevanter Kraft mitzuwirken. Soweit zum Projekt. Ich komme jetzt zu der Vorstellung der Sprecher. Eins noch wollte ich noch vorweg schicken. Wir haben uns bemüht, mehrere Sprecher der Linken, also nicht nur die zwei, die wir jetzt hier eingeladen haben, einzuladen. Leider haben wir nur Absagen bekommen. Wir wollen uns dafür entschuldigen. Wir haben uns noch in weiten Teilen der Linken umgehört. Genau, rechts neben mir begrüße ich Matthias von der Gruppe Arbeitermacht, Arbeiterinnenmacht, Liga für die 5. Internationale. Links von mir sitzt Manfred Dahlmann von Saïra Sans Phrase. Und ganz links außen sitzt Jan Schröder, er ist Mitglied bei der Platypus Affiliated Society. Nun zum Ablauf, wie das hier alles ablaufen wird. Jeder Sprecher wird ein 10 bis 12-minütiges Eingangsstatement halten. Danach haben die Sprecher jeweils 5 Minuten Zeit, aufeinander zu reagieren. Dann werden wir das Podium für Fragen öffnen. Ich lese jetzt, bevor wir anfangen, noch den Einführungstext vor, der auf der Facebook-Einladung, sowie die Fragen an die Sprecher, die wir Ihnen im Voraus gestellt haben. Übrigens, wir nehmen diese Veranstaltung auf, also es wird eine Audioaufnahme geben, die ihr euch dann anhören könnt oder verbreiten könnt. Einführungstext. Das ist ein Zitat von Moshe Postone, Geschichte und Ohnmacht. Es ist sicherlich nicht einfach, das globale Kapital zu begreifen und ihm entgegenzutreten. In jedem Fall ist es von entscheidender Bedeutung, einen Internationalismus wiederherzustellen und neu zu formulieren, der ohne jeden Dualismus auskommt. Wer am verdinglichten Dualismus des Kalten Krieges festhält, läuft Gefahr, eine Politik zu treiben, die vom Standpunkt menschlicher Emanzipation, vom Standpunkt des Kommunismus aus, bestenfalls fragwürdig wäre, wie viele Menschen sie auch ansprechen mag. Eine moderierte Podiumsdiskussion über Fragen des globalen Kapitals, Imperialismus und Krieg, die Möglichkeiten für progressive politische Opposition und die Probleme und Aufgaben einer Linken in einer Welt nach dem Kalten Krieg und nach 9/11, wie sie durch die Invasion und Besetzung von Afghanistan und Irak und der militärischen Intervention in Libyen, Jemen und Syrien gestellt wurden. Wir haben im Voraus den Sprechern Fragen zukommen lassen. Die werde ich jetzt vorlesen. Auch wieder beginnt mit einem Zitat von Lenin, das aus dem Militärprogramm der proletarischen Revolution von 1916. Es ist die Sache der Bourgeoisie, die Trusts zu fördern, Kinder und Frauen in die Fabrik zu jagen, sie dort zu martern, zu korrumpieren, unsäglichen Elend preiszugeben. Wir unterstützen diese Entwicklung nicht. Wir fordern so etwas nicht. Wir kämpfen dagegen. Aber wie kämpfen wir? Wir erklären, die Trust und die Fabrikarbeit der Frauen sind progressiv. Wir wollen nicht zurück zum Handwerk, zum vormonopolistischen Kapitalismus, zur Hausarbeit der Frauen. Vorwärts über die Trusts und so weiter hinaus und durch sie zum Sozialismus. Lenin argumentiert in seiner Schrift Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus, dass Marxisten dafür kämpfen, den Kapitalismus auf der Basis des Kapitalismus selbst zu gewinnen. Nun zu den Fragen. Stellen Sie bitte sich und die Gruppe, die Sie repräsentieren, vor. Zweitens, wie würden Sie Imperialismus als soziales und politisches Phänomen charakterisieren? Warum sind Sie dagegen? Wie kämpfen Sie dagegen? Beziehungsweise, wie stellen Sie sich den Kampf gegen den Imperialismus vor? Drittens, wie und warum würden Sie zwischen diesen unterschiedlichen Formen des Imperialismus differenzieren? A. Militärische Interventionen. B. Anderen Formen der Repression, wie zum Beispiel Handelsblockaden, wirtschaftliche Sanktionen. C. Das Ungleichgewicht der Machtverteilung der Welt bezüglich der Beziehung zwischen wirtschaftlich reichen und armen Ländern. Viertens, inwiefern ist eure Gruppe beeinflusst durch die Geschichte des Imperialismus? Welche geschichtlichen Beispiele beeinflussen eure Politik heute in Bezug auf den Imperialismus? Fünftens, inwiefern steht der Imperialismus in Beziehung zu anderen Kämpfen gegen soziale Probleme, zum Beispiel Flüchtlingspolitik? Und wenn ja, wie? Sechstens, welches ist die stärkste Kraft, die gegenwärtig gegen den Imperialismus kämpft? Warum? Siebtens, ist der Imperialismus mehr als ein moralisches oder ethisches Problem? Wenn ja, inwiefern? Welche soziale Notwendigkeit liegt der Weltorganisation in Bezug auf den Imperialismus zugrunde? Was macht den Imperialismus möglich oder sogar notwendig? Was sollte dagegen getan werden? Achtens, gibt es eine Beziehung zwischen dem Kampf gegen den Imperialismus und dem Kampf für soziale Emanzipation? Und die letzte Frage, welche Perspektiven sehen Sie im Kampf gegen den Imperialismus? So, ich würde bitten, Matthias beim Eingangsstatement fortzufahren. Ja, guten Abend zusammen. In der Geschichte der Menschheit hat es schon viele Imperien gegeben und Großmächte und entsprechend imperiale Politik, andere Länder besetzen, Völker angreifen, niedermetzeln, den Rest versklaven. Das ist nichts Neues in der Menschheitsgeschichte. Aber als vor 100 Jahren Lenin hergegangen ist und hat gesagt, Imperialismus als höchstes, als letztes Stadium des Kapitalismus, hat er das aus einer anderen Notwendigkeit und einer anderen Zielrichtung gemacht. Er ist hergegangen und hat gesagt, wir sind in einer Phase, wo der Kapitalismus parasitär, destruktiv, verfault wird. Und das macht er deutlich daran, dass sich Monopole bilden, das heißt, das eigentliche Prinzip des Kapitalismus, die freie Konkurrenz, aufgehoben wird, nicht ganz aufgehoben wird, sich auf neuer Ebene immer neu reproduziert und höhere Monopole bilden, dass diese Monopole sich zu einem besonderen Verhältnis zu den bürgerlichen Staaten begeben, dass das Kapital in der Form des Finanzkapitals die abstrakteste Form annehmen kann, die Kapital annehmen kann, nämlich weitgehend losgelöst von dem Besitz, von der Verfügung über das Kapital oder von dem Ort, wo es eingesetzt wird, wo es sich reproduzieren soll, was, ja, kommt nachher noch drüber, der Kapitalexport wird immer wichtiger und nimmt immer größere Dimensionen an. Und letztlich ist die Aufteilung der Welt abgeschlossen. Der Kapitalismus als expansives System stößt an die gegebene topografische Grenze der Welt als solche, des Globus. Was so viel heißt, dass jede weitere Expansion gegen verschärft, also keine Konkurrenz mehr miteinander, sondern ein Kampf der Kapitalisten und der kapitalistischen Staaten gegeneinander impliziert, Kriege unausweichlich macht, als Notwendigkeit des Systems und nicht als Ausfluss von irgendwelchen Verrücktheiten irgendwelcher Staatsführer oder sowas, sondern als Logik des Systems. Nicht was oft vergessen wird, in dem Zusammenhang auch beschrieben, dass in den imperialistischen Staaten, in den Großmächten, diese Ausbeutung anderer Länder ermöglicht, dass es einen Extraprofit gibt über den Profit hinaus, der in der Mehrwertproduktion realisiert werden kann, der es ermöglicht, Teile der Arbeiterklasse sozusagen besser zu stellen und für dieses imperialistische Projekt der eigenen herrschenden Klasse zu gewinnen. Das war also die Definition, mit der er beschrieben hat, einen Kapitalismus, wie es ja Marx vorhergesagt hatte, der irgendwann sein progressives Element verliert, das progressive Element insofern, dass der Kapitalismus die Produktivkräfte entfaltet hat, Technik, Wissen und Reichtum auf dieser Welt ermöglicht hat, geschaffen hat, sondern jetzt in eine Phase kommt, wo das alles immer destruktiveren Charakter annimmt, bis zu Massenvernichtung, wie das in der damaligen Zeit dann auch schon im Ersten Weltkrieg in einer vorher nicht vorstellbaren Form abgegangen ist. Jetzt muss man natürlich fragen, wozu ist es gut, wenn man so eine Definition einführt? Man muss fragen, gilt die auch heute noch? Man muss sich auseinandersetzen, und so verstehe ich auch das Zitat von Postoni, oder wie man den ausspricht, dass dieses Bild, dieser Versuch, den Kapitalismus so zu begreifen, in vielen Jahrzehnten reduziert wurde drauf, Imperialismus ist USA und ihre Anhänger, ja, und auf der anderen Seite ist die gute Welt der sozialistischen Staaten, beziehungsweise dann nach dem Zusammenbruch der bürokratischen Arbeiterstaaten es erstmal eine große Dominanz der USA gab, dann einfach das fortzusetzen, Imperialismus ist USA und der ganze Rest ist was anderes, was natürlich nicht hinhaut und es überhaupt nicht genügend ist, um zu verstehen, wie Kapitalismus als internationales System funktioniert. Und dass nämlich andere kapitalistische Staaten sich in die Rolle von imperialistischen Großmächten haben steigern können, dass China und Russland heute als imperialistische Staaten zu betrachten sind, die diesen Weg gegangen sind, dass es ganz neue Konfliktlinien gibt, dass es auch Konfliktlinien, natürlich auch Zusammenarbeit mit den deutschen und anderen europäischen Imperialisten gibt untereinander und dass die Welt sozusagen kompliziert geworden ist. Und das ist aber auch der Punkt, wo wir sagen, als Liga für die Fünfte, es ist entscheidend wichtig, dass eine Linke, die auf die Höhe der Zeit kommen will und verstehen will, was auf der Welt los ist, sich diese Methodik aneignen muss und die an verschiedenen Punkten auch untersuchen muss. Und ich will ein paar Punkte darstellen, wo das dann auch hilft, nicht nur die Welt zu verstehen, natürlich immer mit dem Ziel, auch Strategien zu entwickeln, Perspektiven zu entwickeln und zu wissen natürlich, auf welcher Seite man wo einmischt, weil es ist ja nicht immer so, dass die Guten und die Schlechten und die Bösen so leicht zu erkennen sind, wie in einschlägigen Filmen. Nehmen wir zum Beispiel die Linkspartei. Was ist das Bild der Linkspartei, wo man eigentlich hin will? Insbesondere die Kräfte, die aus der WSG kommen, die westdeutsche Gewerkschafterrichtung, Bernd Rixinger oder sowas, die haben immer die Vorstellung, wenn wir nur als Gewerkschaften und Arbeiterbewegung stark genug kämpfen in Deutschland, dann kommen wir in die Zeit zurück, der goldenen 70er Jahre, des schönen Sozialstaats. Es ist nur eine Frage des Drucks, den wir entfalten müssen, und verstehen nicht, aus unserer Sicht, dass auch damals der westdeutsche, einzige deutsche Imperialismus, der sich auf Westdeutschland beschränkt hat, zwar jetzt nicht militärisch in der Welt aufgetreten ist, aber natürlich über die hohen Exporte auch Profite aus anderen Ländern gezogen hat, die es ermöglicht haben, große Teile der Arbeiterklasse relativ gut zu stellen. Diese Teile werden immer geringer. Heutzutage ist der Teil, den man groß gut stellen kann, beschränkt sich auf die Kernbelegschaften der Automobilgroßbetriebe und ähnlicher Veranstaltungen. Aber dass es auch das damals gab und dass, wenn man sowas heute wieder haben will, dass man dann die Ausbeutung anderer Länder impliziert. Umgekehrt sagen wir, ist notwendig, genau eine Gewerkschaftspolitik, die nur auf die Interessen dieser privilegierten Schichten setzt, dass die zu Nationalismus führt, dass die mit dieser Standort-Deutschland-Politik letztlich das imperialistische Projekt des deutschen Imperialismus unterstützt, dass man die nicht einfach nur als bisschen unfähig und nicht so kämpferisch darstellen kann, sondern dass man sie wirklich bekämpfen muss als eine Stütze des deutschen Imperialismus und dessen, was Angela Merkel so in der EU mit Griechenland oder mit anderen Ländern auf der Welt veranstaltet. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man nicht mal in einem Land die Situation beurteilen kann, wenn man nicht ein Bild des imperialistischen Weltgefüges zur Hand hat und beurteilen kann, wie man denn die Politik einer einzelnen Regierung darin einordnet. Anderes Beispiel wäre Ukraine. In diesem Gefüge, was sich jetzt dann herausentwickelt hat, ist es natürlich so, dass der amerikanische Imperialismus ein großes Interesse an China hat. China ermöglicht mit billiger Produktion von Lebenshaltungsmitteln aller Art, die Lebenshaltungskosten der amerikanischen Arbeiterklasse relativ niedrig zu halten. Also so ungefähr alles, was man bei Walmart kaufen kann, kommt aus China. Und sie haben aber überhaupt kein Interesse am russischen Imperialismus. Also den brauchen sie gar nicht. Das heißt, nicht umsonst hat Obama gesagt, drei Grundübel, Malaria, Hunger und Russland. Es war nicht Malaria, es war dieses... Ebola. Ebola, Entschuldigung. Die brauchen sie nicht und von daher natürlich jetzt die Offensive gegen Russland, NATO-Manöver in Osteuropa, der gezielte Versuch, die pro-russische Regierung in der Ukraine zu stürzen. Und dann wurde auch deutlich, dass es da einen Unterschied zum den Interessen des deutschen Imperialismus gibt. Ja, diese Situation, dass Deutschland eigentlich Steinmeier in Person moderiert hatte, dass nach dem Maidan so eine Gemeinschaftskoalitionsregierung einschließlich des alten Ministerpräsidenten zustande kommt, ausgemanagt hatte und dann die USA sehr gezielt das torpediert haben, indem sie rechtsradikalen, profaschistischen Maidan-Banden dazu gebracht haben, das Ding in die Luft zu jagen, diese Gruppierung, diese Regierung und jetzige Regierung zu installieren, mit einschließlich ihrer ganzen Attacken gegen Minderheiten, insbesondere gegen die russische und Angriffe auf die demokratischen Rechte und was alles dabei ist. Das heißt, da wurde auch mal deutlich mit diesem berühmten Fuck the EU von Frau Nuland, also was jetzt nicht hieß, Verkehr im gegenseitigen Einverständnis zu gemeinsam befriedigen, sondern im richtig patriarchalischen, unterdrückerischen Sinn gemeint war. Das zeigte, dass es hier auch durchaus unterschiedliche Interessen gibt und man kann es weitergehen, Abkommen von Minsk, großes Interesse des Russischen und Deutschland, das Ding irgendwie einzufrieren, das Interesse der USA, da kann auch mal richtig ein Krieg sein. Ja? Wir sind ja schön weit weg. Hauptsache diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland, die durchaus profitabel für beide wären, kommt nicht so zustande. Also ich denke, es ist wichtig, dass man hier solche klaren Bilder hat, auch wenn es dann immer noch wichtig ist zu sehen, dass nicht nur diese Einmischung der Imperialisten in solche Konflikte so einen Konflikt produzieren, sondern dass natürlich die Konflikte immer auch im Land ihre Protagonisten haben und ihre Interessen, die man nicht vernachlässigen kann. Man darf das nicht dann dazu verwenden, alles damit zu erklären. Du zuckst, so habe ich... Ja, das ist schon drüber. Kannst ja beim nächsten... So, dann würde ich das... Ich gebe noch eine Minute, ja. Nee, ich würde es zu Ende führen, in dem Sinn, dass ich sage, es ist ungeheuer wichtig für eine Linke, die was verändern will, und die das nicht will, die kann eh vergessen, die was verändern will, sich diese Methoden anzueignen, zu versuchen, die Welt zu verstehen, um zu intervenieren und auch eins zu verstehen. Dass Imperialismus als das gegeneinander Losgehen der führenden kapitalistischen Nation zugleich die Chance beinhaltet für die soziale Revolution, für die sozialistische Revolution, weil wenn die alle geschlossen gegen uns ständen, dann wird es verdammt schwierig. Aber wie die Oktoberrevolution vor 100 Jahren gezeigt hat, Das Aufeinanderlosgehen der Imperialisten bietet auch die Chance für die Revolution der Arbeiterklasse und der anderen Unterdrückten, dieses Machtvakuum, das dann auch entstehen kann, zu nutzen für den Sieg über die Kapitalisten. Vielen Dank. So, Manfred, Entschuldigung. Ja, die Vorstellung weiß ich jetzt nicht. Ja, seit 30 Jahren bin ich in Freiburg bei der ISF, der Initiative Sozialistisches Forum Freiburg, die den Zaira Verlag betreibt und seit 4 Jahren, morgen kommt die Nummer 8 des Heftes Song Fars heraus, das in Wien herausgegeben wird. Und mittlerweile ist eben auch der Zaira Verlag eigentlich mehr in Wien als in Freiburg angesiedelt. Aber das sind alles andere Sachen, was ich weiß nicht, wie bekannt die ISF oder der Zaira Verlag ist. Also ich möchte jetzt hier nicht 5 Minuten vergeuden, das alles darzustellen. Ich fange einfach gleich an, weil aber ich meine das mit diesem Imperialismus und diese ganzen Fragestellungen und ob man dafür ist oder dagegen, ich weiß nicht. Mir fällt dann immer nur ein für das Gute und gegen das Schlechte. Was mir jetzt aufgefallen ist, nur eben, vieles in diesem anderen Beitrag habe ich ja durchaus nachvollziehen können, aber das Letzte mit dem Aufeinanderlosgehen der Imperialisten, das ist dann die Chance der Linken bietet. Ich weiß nicht, wie das mit den Atomwaffen und so weiter dann da so aussieht. Aber das ist wirklich nur am Rande. Worum es mir geht, und ich sehe einfach mal zu, wie weit ich komme, du unterbrichst mich, wenn es zu lange dauert. Der Begriff des Imperialismus hat mit ganz vielen Begriffen, die so in der Öffentlichkeit diskutiert werden und in den politischen Bewegungen, die ja auch nichts anderes sind als ein Kampf um bestimmte Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, ein Manko, würde ich das mal erstmal nur so nennen, dass er, so wie andere Begriffe wie Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, also man könnte auch das Kapital nehmen, man könnte die Arbeiterklasse nehmen, also sobald das hier in dieser bürgerlichen Öffentlichkeit diskutiert wird, wird das moralisch-politisch diskutiert und wird hier moralisch-politisch argumentiert, ist man dafür, ist man dagegen und was unter den Tisch fällt ist, was jetzt denn wirklich damit ob da überhaupt was damit ausgesagt wird und was. Und bei diesen Begriffen, die ich jetzt genannt habe, ist eben das Problem, das man hat als Kritiker, dass also zum Beispiel diese moralisch-politische Aufladung zum Beispiel des Imperialismusbegriffes, es verhindert die wirklich real ökonomisch-politische Bewegung, die unterhalb dessen abläuft, innerhalb des Kapitals sich reproduziert, vom Prinzip her nicht mehr zugänglich ist. Wenn man moralisch, politisch argumentiert, ist die gesamte Basis dessen, was zum Beispiel der Olle Marx in seinem Kapital versucht hat zu erklären, dass darunter eine Ebene von Wesensbestimmungen besteht, die eben erst bestimmte Dinge auf den Begriff bringen kann. Und jetzt nehme ich mir mal den Imperialismus vor und der Hinweis war korrekt, dass es in der Weltgeschichte unendlich viele Imperien gegeben hat mit allen möglichen Arten von Ausbeutung, Ausrottung und was weiß ich. Also klar, nur wenn man sich den ersten Satz im Kapital von Marx anguckt, geht, wenn man den Imperialismus heute gebraucht, eines verloren. Nämlich, dass sich mit dem Kapital eine vollkommen neue Form und Weise der Reichtumproduktion etabliert hat. Eine ganz andere als die, die vorher da war. Das heißt, vorher war die Reichtumsproduktion da, die sich die Reichtum eben, was weiß ich, in Land, in Rohstoffen, in klimatischen Grundbedingungen, in Sklaverei. Also der Reichtum war unmittelbar auf den Gebrauchswert orientiert. Im Kapitalismus ist der Reichtum aber, die ungeheure Warensammlung, von der Marx dort spricht, eben nicht auf unmittelbare Aneignung mehr ausgerichtet, sondern auf die Universalisierung der Waren- und Wertform. Das heißt, Kapital, diese kapitalistische Reichtumsproduktion, beruht auf Tauschwertproduktion, die vom Gebrauchswert völlig unabhängig ist. Und diese besondere Form der Reichtumsproduktion trifft, wann sie beginnt, weiß man nicht so genau, 12., 13., 14. Jahrhundert, als diese Universalisierung, als die weltweite, die Globalisierung, wie das heute heißt, beginnt, die trifft eben halt tatsächlich, die braucht erstens, braucht sie weiterhin sowas wie einen Staat, den es ja vorher schon gab, und sie trifft eben, die trifft eben auch auf Staaten, die immer noch auf unmittelbaren Reichtum, auf die Aneignung von unmittelbarem Reichtum aus sind. Und jetzt muss ich ein bisschen Sprung machen, damit ich schneller fertig werde. Seit spätestens dem napoleonischen Eroberungs, ich frage, ob man das überhaupt Eroberung nennen kann, oder seit dem britischen Commonwealth, ist diese Beziehung zwischen Ökonomie und unmittelbare Aneignung fremder Werte mit dem Kapital eine vollkommen andere. Das heißt, schon der Kolonialismus, den kann man nicht mehr als Imperialismus in dem Sinne, wie das Römische Reich oder so, das war für den Römischen Reich oder dem Osmanischen oder sonst was, ist das immer völlig anders gedacht. Die besetzen ein Gebiet und dann hängt es von der Klugheit des Militärführers, des Kaisers, des Sultans oder was weiß ich ab, wie man dann mit der Bevölkerung und der Ökonomie umgeht. Ob man sie ausrottet, ob man sie versklavt, was man immer mit denen macht. Das heißt, es war immer darauf ausgerichtet. Und mit dem Kolonialismus, dass dort auch Gewalt eine Rolle spielt, wie in jedem Tausch, ist überhaupt keine Frage. Aber da ging es darum, die Rohstoffe, den Reichtum in die wahre Geldzirkulation einzubeziehen, die erst Kapital, die Voraussetzung und Resultat der Kapitalreproduktion im Ganzen, in einem ist. Und das hat natürlich keiner gewollt, das hört sich jetzt so an in der Kürze, aber diese ganz völlig andere Art der Reichtumsproduktion setzt ein und macht dann eben den Kolonialismus zu etwas anderem als den Imperialismus. Der Imperialismusbegriff ist also deswegen noch notwendig, um das historisch Neue, was das Kapital darstellt, überhaupt anhand der Geschichte beschreiben zu können. Es gibt im Kapitalismus überhaupt keinen Imperialismus in dieser Form mehr. Sondern was es gibt, ist verschiedenartige Versuche, den Weltmarkt so zu universalisieren, sowohl nach außen, und das ist jetzt das mit der Grenze und so, das hat keine Grenze, es hat zwar topografische Grenzen, klar, aber man kann die Universalisierung ja auch nach innen treiben, also indem man immer mehr Waren in die Geld, also was noch nicht verwarenförmlicht ist, soziale Beziehungen aller Arten, wie bei Facebook diese Freundschaft oder was weiß ich, kann man auch universalisieren und das über diese Weise in die Kapitalreproduktion hineinnehmen, damit es darum geht, kapitalistischen Reichtum zu produzieren und nicht den auf unmittelbare Aneignung. Und jetzt komme ich mal kurz auf diesen Lenin mit der Wertübertragung, dass dann die Arbeiter angeblich aus der Wertmasse, der Arbeitszeit, wie immer der sich das vorstellt, ich habe es nie ganz verstanden. Bei Rosa Luxemburg habe ich es besser verstanden, die hat auch ein ganz tolles Buch über den, also einen tollen Teil in ihrem Hauptwerk über den Imperialismus geschrieben hat. Und die geht eben davon aus, dass, geht aber auch wie Lenin davon aus, wenn auch etwas ausführlicher und etwas durchgearbeiteter, dass es eine Wertübertragung aus diesen kolonialisierten oder von sich abhängig gemachten Ländern gibt, die eben dann die Krisen des Kapitals aufheben könnte oder so. Aber diese Wertübertragung, wie die jetzt nun wirklich funktionieren soll, ist mir unvorstellbar, weil in diesen kolonialisierten Ländern ja überhaupt keine Produktionsstätten existieren, die indem sie dort Waren produzieren, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind und erst darüber, dass sie den für den Weltmarkt produzieren, sich die Mehrwertrate realisieren lässt. Und nur dort in dieser Mehrwertrate kann kapitalistischer Reichtum produziert werden. Ich folge jetzt einfach mal. Okay. Also die Universalisierung sorgt natürlich erstmal nur dafür, dass das Kapital, das in natürlich weiterhin im Westen sich in der Produktionsstätten des Westens befindet, meist, wenn sie die nicht nach Pakistan oder sonst wie auslagern, dass dort der Markt größer wird, dass dort Konsumenten entstehen, die die Mehrwertrate überhaupt erst realisieren. Und wenn jetzt die Kritik, könnte jetzt sagen, die Hegemonie, es geht jetzt darum, dass es natürlich zwar keinen Imperialismus mehr gibt und Kolonialismus hat sich auch als kontraproduktiv fürs Kapital erwiesen. Das heißt, was es heute gibt, ist, und die USA als imperialistische Macht zu bezeichnen, ist irgendwie völliger Schwachsinn, weil die haben noch nie irgendwie den Staat oder das Gebiet des Staates erweitert, um dann da direkt eine unmittelbare Reproduktion herauszuholen. Es geht um Hegemonie. Hegemonie heißt, dieser Staat Deutschland, USA oder sonst wer, hat die Produktionskapazitäten, die anderen nicht haben. Und die anderen sind aber darauf angewiesen, zu importieren, brauchen dann Devisen und müssen irgendeinen Scheiß dann wieder exportieren, damit sie überhaupt an die Devisen kommen und am Weltmarkt teilnehmen können. Das heißt, die Konzentration der Produktionskapazitäten auf einem Gebiet, der begründet die Hegemonie und das kann man nicht mehr. Wenn man das weiterhin Imperialismus nennt, hat man genau diese Besonderheit der hegemonialen Position, die Deutschland erstrebt, die China erstrebt, die die USA haben, überhaupt völlig vom Begriff her abgelöst. Ja, ich hätte noch ganz eine Menge mehr. Aber. ja, vielen Dank, Jan. Okay. Ja, ich habe ein schriftliches Eingangsstatement vorbereitet, das vielleicht angesichts der beiden anderen Statements ein bisschen abstrakter rüberkommt. Ich hoffe, damit aber eine Diskussion zu provozieren und werde dann den Diskussionsverlauf in der zweiten Runde nochmal detaillierter eingehen. Ja, ich freue mich hier neben einem Trotzkisten und einem Antideutschen, wenn ich das sagen darf, sprechen zu dürfen. Das ist eine Ehrenbezeichnung. Besonders deshalb, weil ich beides in meiner politischen Sozialisation selbst durchlaufen habe, was mich natürlich an sich nicht kompetenter, aber hoffentlich auch nicht inkompetenter macht, hier zu sprechen. Die Organisation, deren Mitglied ich bin, wird von der Linken mal als antideutsch, mal als trotzkistisch, mal als etwas ganz anderes, mal als beides zusammen bezeichnet. Wie das Schnabeltier, unser Namensgeber, entzieht sich Platypus einer eindeutigen Klassifikation. So ist auch das, was wir mit dem Tod der Linken meinen, oft missverstanden worden. Der heutige Gegenstand, Imperialismus, bietet allerdings eine gute Gelegenheit, um die gegenwärtige internationale Krise der Linken zu untersuchen. Wir fokussieren uns auf die Geschichte und die Ideen der marxistischen Tradition in einer kritischen und offenen Art und Weise. Wir tun dies, weil wir unsere politische Gegenwart als Konsequenz der Selbstauflösung der Linken in der Geschichte betrachten. Wir behaupten, dass die Linke nicht bloß in einzelnen Strömungen, einzelnen Parteien oder einzelnen Gruppen, sondern als historisches Projekt tot ist und sie ihre Kapazität, die Welt theoretisch zu begreifen wie praktisch zu verändern, im Verlaufe der letzten 100 Jahre verloren hat. Gleichzeitig besteht für uns die Notwendigkeit, der Linken als historisches Projekt neu zum Leben zu verhelfen, zu ihrer Re- und Neuorganisation beizutragen. Während die Frage des Imperialismus in der gesamten Geschichte der Linken zu Problemen und Zerwürfnissen geführt hat, ist etwa seit dem Zusammenbruch des Ostblocks die Auseinandersetzung innerhalb der Linken bis ins Absurde gesteigert worden. Der Begriff Imperialismus scheint so vage und vieldeutig wie nie zuvor, während jedwede Kohärenz, die antiimperialistische Politik in der Vergangenheit hatte, verloren gegangen ist. Gleichzeitig gebrauchen große Teile der Linken den Begriff so selbstverständlich, als würde das Wort alleine die Welt erklären. Es scheint mir allem voran nicht unerheblich für die Bedeutung des Imperialismus, dass jene Kräfte, die heute gegen den Imperialismus kämpfen, nicht mehr, wie dies großen Teils noch zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall war, progressiv-demokratische oder gar sozialistische Bewegungen sind, sondern reaktionäre Kräfte. Anstatt jedoch ihr eigenes Verschwinden zu analysieren, also in Form dieser Kräfte, hat die Linke weiter auf der Landkarte nach antiimperialistischen Kräften gesucht, um anschließend die Frage der stalinistischen Volksfront gegen Krieg und Faschismus zu stellen, auf welcher Seite stehst du? Dort, wo es im eigentlichen Sinne keine progressive Seite einzunehmen gab, wurden beispielsweise schon bereits 1926 mit der stalinistischen Unterstützung der Kuomintang in China, nicht zu schweigen von dem Hype über die Befreiungsbewegung in der Dritten Welt in der Neuen Linken, kleinbürgerlich-nationalistische Kräfte zu progressiven Kämpfern gegen den Imperialismus erklärt. 1926 in China, wie unzählige Male danach, bezahlte die Linke und Arbeiterbewegung ihre Unterstützung rechter, vermeintlich antiimperialistischer Kräfte äußerst blutig. Als die Kuomintang aus Rücksicht auf das feudale und kapitalistische Privateigentum die Arbeiterbewegung mit Hilfe ausländischer Imperialisten und nicht gegen diese niederschlug, hat die Linke leider nicht zum ersten und noch lange nicht zum letzten Mal verantwortliche Politik für eine ernsthafte progressive Perspektive zugunsten der opportunistischen Affirmation bestehender Kräfteverhältnisse aufgegeben. Internationalismus, das heißt eine Politik, die zugleich den Kampf gegen Imperialismus mit dem Kampf gegen die eigene Bourgeoisie verbunden hat, ist heute entweder eine fiktive Losung oder wird von der Linken gleich zugunsten eines Kampfes zwischen verschiedenen Nationalismen verworfen. Internationalismus und Antiimperialismus sind nicht mehr, was sie für Lenin, Luxemburg und Trotzki in der zweiten, dritten und frühen vierten Internationale waren. Beides wird von der Linken vielmehr als Inter-Nationalismus, also konjunkturell bedingten Allianzen zwischen verschiedenen Nationalismen verstanden, statt als revolutionärer Antinationalismus. Welche Allianzen oder welches Ticket könnte man sagen, man heutzutage wählt auf der Linken, hängt schlicht davon ab, welche Gefahr man als größer einstuft, Faschismus oder Imperialismus. Schon in den 1930er Jahren konnte sich das von dem einen auf den anderen Tag ändern. Erst kämpfte die stalinisierte Komintern im Verbund mit der eigenen Bourgeoisie gegen den Faschismus, dann mit der Sowjetunion und Deutschland gegen den Imperialismus und schließlich wieder mit der Sowjetunion und den Alliierten gegen den Faschismus. Heutzutage erscheint uns die Allianz mit Hitler gegen den Imperialismus natürlich wesentlich unappetitlicher, doch ist festzustellen, dass bereits die Wahl für die eine oder andere Allianz der gewaltigsten konterrevolutionären Kraft zugutekommt, dem Nationalismus. Bereits in den 1950er Jahren hat sich aus Abscheu vor der Verzerrung des linken Antiimperialismus aus dem Trotzkismus heraus eine Strömung entwickelt, die offen die Unterstützung für den Imperialismus propagierte und später als neokonservative Bewegung bekannt werden sollte. Während der frühere Trotzkist und spätere geistige Ziehvater des Neokonservatismus, Irving Kristol, zum prominenten Reagan-Berater aufstieg, scheint sich heutzutage in der deutschen Linken das Ganze nur noch als Farce zu wiederholen. Die Wahl gleich welchen Tickets kann keinen progressiven emanzipatorischen Inhalt hat keinen progressiven emanzipatorischen Inhalt, weil sie über die Frage oberflächlicher Regimewechsel nicht revolutionär ist. Die heutige Linke teilt den politischen Horizont der Imperialisten, das bestehende internationale kapitalistische System von Nationalstaaten. Die Linke mag geteilter Meinung sein, ob diese oder jene Regierungspolitik zu unterstützen sei, aber sie sind alle auf derselben Seite der Reproduktion des bestehenden globalen Kapitalismus, das heißt Imperialismus, also der linischen Diktion. Es gibt heutzutage keinen wirklichen Anti-Imperialismus mehr, sondern nur noch verschiedene Formen des Kompromisses mit dem Imperialismus. Aber überhaupt wird Imperialismus heute nur noch abwertend als Beschreibung für verschiedene Regierungspolitiken verstanden, damit aber auf einem tieferen Niveau akzeptiert. Ursprünglich sollte die Opposition gegen den Imperialismus die Möglichkeit progressiver sozialer Emanzipation befördern und der Zusammenbruch des Imperialismus zu nichts weniger als die Revolution zur Folge haben. Den besten Teilen der alten Linken war auch klar gewesen, dass ein anderes Ergebnis des Zusammenbruchs des Imperialismus die Konterrevolution bedeutet hätte. So charakterisierte Lenin vor 100 Jahren in seinem Buch Der Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, den Imperialismus nicht nur als höchste Entwicklungsform des Kapitalismus, sondern zugleich als letzte, das heißt als Phase der Entscheidung zwischen Revolution und Konterrevolution auf Weltebene. In der Tat ist in den Jahren nach dem Scheitern der Revolutionsversuche nach dem Ersten Weltkrieg die Desorganisation und völlige Integration der Arbeiterbewegung in den Staat eingetreten. In Abwesenheit eines authentischen linken Internationalismus ist die Unterstützung nationaler Befreiungsbewegungen ihrem Kontext entrückt und schlägt dialektisch in ihr Gegenteil um. Sollte sie einst das Proletariat der unterdrückten Nationen mit dem der ganzen Welt in einen integralen Zusammenhang setzen, stellt sie nun verschiedene Völker, Religionen oder Ethnien gegeneinander. Die heutige Linke wählt nach der moralischen Logik der Gerechtigkeit, dass die Unterdrückten immer zu unterstützen seien. Die Geschichte ist aber eben da, wo kein Klassenkampf stattfindet, ein Kampf zwischen Unterdrückten und unterdrückenden Völkern, Nationen und dem damit verbundenen gegenseitigen Genozid. Kurz, die Logik der Linken affirmiert den Geschichtsverlauf, in dem Unterdrückte und Unterdrücker immer wechseln, dadurch das Faktum der Unterdrückung aber konstant bleibt. Gerechtigkeit ist daher eine Losung, die nicht in der Lage ist, aus der bisherigen Geschichte auszubrechen. Marxismus hingegen ist der Versuch, diese Vorgeschichte zu beenden und fokussiert sich deshalb auf soziale Freiheit. Die Linke hat ihre basale Orientierung auf Freiheit aufgegeben. Eine Problematik, die, wie ich angedeutet hatte, sich bereits in den 1930ern angewandt hat. Also als Konsequenz ist von der Linken heute kaum mehr übrig geblieben, als verschiedene, miteinander konkurrierende Rationalisierungsmethoden und Theorien für eine schlechte Realität. Die Linke hat diese Realität in ihrer Geschichte nicht nur nicht aufhalten können, sondern durch ihr Versagen dabei geholfen, sie herbeizuführen. Je schneller wir diesen Zustand der Linken aufheben, desto besser. Zuvor müssen wir jedoch die Tiefe des Problems erfassen. Deshalb widmen wir uns bei Platypus der Geschichte des Niedergangs der Linken als Theorie der Gegenwart, um die Perspektive sozialer Freiheit wiederherzustellen. Die Linke kann die Welt nur verändern, wenn sie sich zuerst selbst verändert. Die geläufigen Kategorien der Linken, wie der Begriff des Imperialismus, müssen ernsthaft hinterfragt werden, wenn eine kohärente linke Politik in der Zukunft möglich werden soll. Die Gegner sozialer Emanzipation und Freiheit haben Zielvorstellungen, die weder klar noch kohärent sein müssen, noch Sinn natürlich. Manche sind reaktionärer als andere. Die Hauptfrage, die ich allerdings für notwendig halte, was soll die Linke tun? Dank, Jan. Jetzt haben die Sprecher jeweils 5 Minuten Zeit, aufeinander einzugehen, und dann öffnen wir das Podium für Fragen. Können wir irgendwie auch eine Zigarettenpause machen? ungern. Ungern. Aber später erstmal. Reden wir da nochmal drüber. Gut. Weil üblicherweise so nach der Zigarettenpause ist die Hälfte der Leute weg. Und ja. Gut. Ja, das war jetzt eine Abreibung, ja? Wo wir völlig zustimmen würden, ist, dass es diese historische Krise der Linken gibt. Und die ist aber jetzt nicht irgendwie mythisch von außen irgendwie auf uns niedergegangen, sondern die hat historische Ursachen. Also die entscheidende historische Ursache ist die Niederlage der russischen Revolution durch die Konterrevolution, durch die stalinistische Konterrevolution in den 20er Jahren. Du hast zu Recht darauf hingewiesen, auf die völlig falsche Politik, die dann zum Beispiel in China passiert ist, aber viel schlimmer noch dann auch die Politik der KPD in Deutschland, die SPD zum Hauptfeind zu erklären, Hitler den Weg zu ebnen, indem das deutsche Proletariat überhaupt nicht mehr in Kampf geführt wird gegen den Faschismus. Eine Niederlage, die natürlich von ihrer Tragweite dann auch in der Folge mit der Niederlage im spanischen Bürgerkrieg durch eine falsche Politik der Kommentare und so weiter fortgesetzt wird. Wir haben eine lange Geschichte von Niederlagen hinter uns und da müssen wir raus, völlig einverstanden. Der Punkt heißt dann also, und das ist, warum es uns gibt als Liga, dass wir gesagt haben, was nicht weiterhilft, ist eine Methode der Linken, die eigene Tradition über alles zu heben und zu verteidigen. Wie man es immer gesehen hat bei Spaltungen, bis zum Zeitpunkt der Spaltung war alles okay und dann, danach waren die anderen, von denen man sich gespaltet, dann plötzlich die Verräter und machen alles falsch. Nee, man muss alles in der Tat alles hinterfragen, was an Positionen entwickelt worden ist, an Erklärungen und überprüfen, was das, was jetzt sozusagen das marxistische Erbe ist, ob es noch taugt. Und wenn es nicht taugt, muss man es ändern, weil wir brauchen eine Theorie, die zum Kampf taugt, die nicht dazu dient, irgendwas zu rechtfertigen, irgendwelche Manöver zu rechtfertigen. Aus den Situationen sind wir auch lange draußen. Solange du irgendwie so einen Staat noch so mitverwaltest, kannst du Manöver machen und irgendwas rechtfertigen. Die Linke ist so am Boden, dass wir tatsächlich nichts haben, was uns weiterbringt, außer wir entwickeln wieder eine Theorie und damit verbunden natürlich eine Praxis, die uns die das überwindet, irgendwelche Rechtfertigungen von Geschichten helfen nicht weiter, weil wir haben nichts mehr sozusagen. Ja? Da ist dieses What's left durchaus die richtige Sache. Und wir haben deshalb angefangen, aus Leute aus verschiedensten Strömungen und haben diese marxistischen Begriffe und Ansichten auf den Prüfstand gestellt. Man kann da hinten gucken, man kann im Internet gucken. Wir haben diese Fragen versucht aufzuarbeiten und wir haben es versucht mit anderen und halten es auch für absolut notwendig, dass verschiedene Strömungen darüber diskutieren, weil fast jede linke Struktur ist eigentlich zu klein, um das alles zu erfassen, was es dabei zu betrachten gibt. Wir haben was Zweites gemacht. Wir haben gesagt, wir organisieren uns von Anfang an international. Weil in einem internationalen kapitalistischen, imperialistischen System kannst du die Welt schon gar nicht gucken, dadurch betrachten, beurteilen, indem du sie nur aus einem womöglich noch imperialistischen Land betrachtest. Und wir sind keine große internationale Strömung, aber wir sind stolz darauf, auch in asiatischen Ländern wie Pakistan und Sri Lanka vertreten zu sein, weil das erst ermöglicht, die heutige Entwicklung zu verstehen. Nichtsdestotrotz, und das finden wir jetzt positiv an Tatibus, auch dass es diese Debatten und Geschichten gibt, weil die es in der Linken eigentlich zu wenig gibt. Ja? Wir werden gern verschrien als Arbeiterinnen macht, dass wir immer schon polemisch mit anderen umgehen. Nee, wir gucken, was die sagen. Und wenn und selbst irgendeine andere linke Gruppe, die 90% Schrott sagt, wenn die 10% richtig ist, muss man sich mal Gedanken drüber machen. Oder wenn 10% ihrer Kritik an uns richtig ist, ist das ein Anlass für uns, unsere Position zu überdenken. Nur so kommen wir als Linke raus. Aber das heißt nicht für uns, dass man jetzt so ein den Ansatz, wir müssen erstmal in uns selbst gehen und uns verändern. Also das kommt mir so ein bisschen vor wie, wenn die Welt schon scheiße ist, dann esse ich wenigstens die richtigen Körner, damit mein Magen gut ist. Also dieses kleinbürgerlich, ich-bezogene Dingsbums, vielleicht verstehe ich es auch falsch, dann kannst du das gerne erklären. Ich denke, wir sollten die Methoden des wissenschaftlichen Sozialismus, ein Begriff, der ist auch abgelatscht worden, ja? Aber dass man untersucht, dass man sich da nicht schont, dass man sich nichts schönredet, ja, dass die muss man wieder anwenden. Natürlich muss man die Prozesse auch dialektisch verstehen, weil mit irgendwelchen monokausalen Erklärungen kommt man natürlich nicht weiter bei solchen komplizierten Bewegungen. Aber wir müssen es auch immer tun mit dem Ziel, dass zumindest, wie wir es mit der Größe von linken Bewegungen, wie es sie da gibt, auch anzuwenden, in der Praxis zu testen, ob Einschätzungen sich dann auch bewahrheiten, weil letztlich kann nur diese Dialektik von Theorie und Praxis auch dazu bringen, zu überprüfen, ob das hinhaut. Wenn ich noch eine Minute Zeit habe, dann sage ich nur eine Bemerkung zu der Frage, was sind denn Beziehungen zwischen imperialistischen Staaten? Wenn es so ist, dass auch unter den kapitalistischen Nationen Konkurrenz und Kampf herrscht, wie auf jedem Markt, um die höchste Profitrate, um die größten Marktanteile, dann werden natürlich unterschiedliche Mechanismen gezogen. Und die Herrschaftsinstrumente des US-Imperialismus sind durchaus andere wie des britischen Imperialismus, der vor allem auf Finanzgeschäfte setzt, des deutschen Imperialismus, der vor allem auf eine hohe Exportquote setzt, oder auf den französischen oder russischen Imperialismus, der auf starke Interventionskräfte setzt, was der US-Imperialismus natürlich auch tut. So, das heißt, dass die nicht alle nach den gleichen Mustern um den Markt kämpfen, ist logisch. Und wer das hier auf Werttransaktionen betreibt, der bleibt in banalen Ökonomismus stecken und hat irgendwie nicht kapiert, dass hier die Politik auch über die Ökonomie dominiert. Danke, Matthias. Manfred. Dass die Politik über die Ökonomie triumphiert, das ist ja... triumphiert, dominiert, Primat hat. Ja, das ist ja der ganze Käse. Also man kann da nicht mehr mit Marx argumentieren, das ist einfach klar. Egal, was ist der Grund für die Niederlage? Kannst du den Gedanken vielleicht ganz kurz ausführen, weil ich bin nicht mitgekommen. Ich komme jetzt schlecht zurück, weil ich gerade schon woanders war. Okay, dann stelle ich schlecht die Frage einfach später. Ich wollte jetzt dazu übergehen, was ist der Grund der Niederlage der Linken oder sonst wie? Also das, was im Primat des Politischen über das Ökonomische heißt eindeutig eine Absage an Marx. Und man kann jetzt sagen, Marx war kein Linker oder vielleicht ein Halblinker oder sonst was. Also wenn ich die erste das Kapital lese und das vom Weltmarkt wollte er hinterher noch irgendwo reinbringen oder so. Aber es ist einfach klar, dass auf dem Weltmarkt nur über Beschiss Werte, also Wertübertragungen, nur über Subprofite, wie das Marx im Binnenverhältnis nennt, nur über Extraprofite, irgendwie ein Reichtum erzeugt werden kann. Nicht auf der Basis von Kapital. Natürlich kann, diese Imperialisten wollen sich alle, das habe ich vorhin nicht erwähnt, diese imperialistischen Bestrebungen, andere Gebiete zu erobern, unmittelbaren Reichtum anzueignen, gibt es natürlich überall in jedem Staat. Deswegen kann man den Imperialismusbegriff nicht einfach wegwerfen. Also, wenn die Briten aus der EU abhauen wollen, dass sie glauben, sie wären schlauer als die anderen und könnten dann, wenn sie wieder in neue Verhandlungen mit der EU eintreten, die EU bescheißen und aus der EU mehr Geld rausziehen, als wenn sie drin geblieben wären, also ein Nicht-Äquivalententausch, sondern ein auf unmittelbare Verhandlungen beruhenden Tausch setzen, der eben das Geld aus dem einen Staat in das andere rüberführt. Das gibt es überall und das wird sich nicht loslösen. Die imperialistischen Mächte die sogenannten imperialistischen Mächte, ja, dass die aufeinanderprallen, das ist eigentlich das, was ich jetzt noch sagen wollte, warum sie es die letzten 200 Jahre bis auf die Deutschen nicht gemacht haben, also weniger gemacht haben, dass einige Leute auf die Idee kamen, dass wenn jemand ein Nationalstaat ist und Demokratie hat, dass die keine Kriege gegeneinander führen. So ganz von der Hand zu weisen ist das ja historisch nicht. Aber es genauso wenig, wie sich aus der unmittelbaren Aneignung von Rohstoffen, genauso wenig, wie sich aus dem Betrug im Tausch, indem ich meinen Tauschpartner übers Ohr haue und nicht die Konkurrenz bestimmen lasse, was, wie hoch der Preis ist, in dem Augenblick gehe ich davon aus, und das machen ja die meisten, dass alle wirtschaftlichen Aktivitäten auf Betrug beruhen, ob außenwirtschaftlich, binnenwirtschaftlich oder sonst wie. Was Marx gezeigt hat, war aber, dass vorausgesetzt, es herrscht Konkurrenz der Kapitalien, der Arbeitsbesitzer, der Arbeitskraft und so weiter untereinander, dann und nur dann ein Mehrwert existiert, der die kapitalistische Reichtumsproduktion erst begründet, im Unterschied zu allen Vorläufern vorher. Und das gilt für alle Beziehungen. Das ist das eine. Das andere ist jetzt mal, um jetzt mal doch wieder beim näher zum Imperialismus oder Hegemonie oder Kolonialismus, was immer man da nimmt, zu kommen, das historisch Einzigartige nach den napoleonischen Eroberungsfeldzügen ist ja, dass man sich innerhalb dieser imperialistischen Staaten des Westens auf eine ganz bestimmte Formel geeinigt hat, die vorher undenkbar war. Und diese Formel lautet, jeder Nationalstaat verzichtet darauf, egal wie Konkurrenz, in welcher ökonomischen Konkurrenz die zueinander stehen oder sonst wie, jeder Nationalstaat verzichtet darauf, imperialistisch seine Grenzen zu erweitern und bekommt dafür im Gegenzug das Recht, in seinen Binnenverhältnissen politisch machen zu können, was er will. Das heißt, er kann politisch die Arbeiterklasse unterdrücken, die Leute versklaven, irgendwelche Menschenrechte nicht einhalten, solange er bereit ist, nicht mehr in diesem Sinne imperialistisch vorzugehen. Das beginnt eben bei dem Wiener Kongress oder wo auch immer, setzt sich fort in dem Völkerbund und setzt sich fort in der UNO. Wenn du Staat sein willst, brauchst du ein bestimmtes Staatsgebiet und musst darauf verzichten, dass du das erweiterst, militärisch nach außen, denn sonst bist du tatsächlich Imperialist und in dem Sinne ist die Russland-Eroberung von der Krim und heute tatsächlich ein alter Anklang an Imperialismus oder die Besetzung des Irak, von Kuwait durch den Irak war eindeutig eine imperialistische Tat, die unbedingt bestraft gehörte nach diesem Grundsatz, dass du zwar machen darfst in diesem eigenen Staat politisch, was du willst, aber du bist so in die Weltgemeinschaft, und das heißt nichts anderes, Globalisierung eingebunden, dass wir in Frieden zusammenleben. Und in diesem Zwiespalt bewegt sich eigentlich im Grunde alles, auch die EU oder was weiß ich, in Polen oder Ungarn wollen sie die Autarkie, die politische Autarkie über eigene Bevölkerung, die Abschaffung der politischen Beziehungen zu der Ökonomie, wollen aber natürlich, anders als die Engländer jetzt, die Beteiligung am Weltmarkt haben, denn ohne die wären sie sofort pleite. Und schon oben drüber. Okay. Ja. Aber das jetzt auch im Zusammenhang, das muss ich unbedingt noch sagen, mit Nationalismus und Freiheit. Nationalismus heißt, es gibt eine Autarkiebestrebung, politische Autarkiebestrebung im eigenen Land. Freiheit gibt es dann nicht. Freiheit, das, was Menschenrechte oder sonst wie, was wir bestehen, existiert einzig und allein deshalb, weil es eine Kapitalreproduktion gibt, die den Staat zwingt, nicht rein gebrauchswertorientiert zu handeln, sondern sich der Ökonomie, den Bürgern, der Kontrolle der Bürger zu unterwerfen. Das natürlich, die natürlich alle auf Profit aus sind. Klar, deswegen, es geht nicht darum, jetzt das zu befürworten oder abzulehnen. Es geht einzig und allein darum, zu zeigen, dass inzwischen politischen Autarkiebestrebungen und ökonomischer Globalisierung auch ein Zusammenhang zu den Menschenrechten und so weiter besteht, die aber eben durch die UNO und durch diesen Kompromiss, diesen ganz faulen Kompromiss, als wenn nicht sofort, wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch gefoltert wird, dass ein Kriegsgrund ist, den man nur deshalb nicht wahrnimmt, weil man pragmatisch das nicht durchsetzen kann, wird gesagt, ja, das ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates und das ist nicht mehr. Und genau das ist es, ist das Problem. Und diese Einmischung ist eben, diese Einmischung, wenn die USA nach Afghanistan einfallen, ist das eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Den Gedanken kannst du gleich nochmal ausführen. Vielleicht kommt noch eine Frage zu Jan. Ja, ich würde versuchen, das Ganze so ein bisschen zu framen, weil wir, glaube ich, in dem Begriff auch ziemlich gesprungen sind. Du hast zu Recht hervorgehoben, dass also es einen Unterschied gibt gewissermaßen zu früheren Kolonisationsversuchen und zu früheren Formen des Imperialismus vom Römischen Reich bis zu Napoleon. Wenn wir uns aber, und ich glaube, die Debatte ist wirklich entscheidend, die Debatte in der Zweiten Internationale anschauen und Lenins Imperialismus-Pamphlet, dann ist das genau Lenins Punkt. Dass nämlich Imperialismus eben sich sehr scharf abgrenzt von anderen gewissermaßen vormodernen Formen imperialistischer Expansionszüge und eben keine Regierungspolitik ist, sondern eine Konstellation auf Weltmaßstab, die nicht einfach eine Ökonomie ist. Also Lenin hat dieses Pamphlet unter Bedingungen von Zensur geschrieben und schreibt explizit, dass er ein bisschen natürlich irgendwie die politische Seite runterspielen muss. Gleichzeitig kann man, denke ich, aber sehr stark trotzdem bei Lenin das Argument sehen, dass Imperialismus für ihn eine Phase ist, die nicht möglich wäre ohne die Arbeiterbewegung. Kurz gesagt, das Wachstum der Arbeiterbewegung und der Organisationen haben in den einzelnen Ländern gewissermaßen so einen starken Druck auf das Kapital ausgeübt, dass das Kapital einen sehr starken Fall in der Profitrate erlebt haben. Löhne steigen, Arbeitszeit sinkt, gleichzeitig. Ja, natürlich. Aber ich will auch erstmal ein Argument ausführen. Und ich meine, das führt dazu, dass das Kapital ins Ausland muss und führt zu einer sehr speziellen Konstellation, die Lenin vor Augen hat und bringt die herrschende Klasse unter enormen Druck. Und ich meine, und da gehen, glaube ich, Lenin und Luxemburg auch sehr stark zusammen, dass sie sogar den Ersten Weltkrieg als ein Produkt der Zuspitzung der inneren Gegensätze in den einzelnen Ländern verstehen und als eine Notlösung der herrschenden Klasse, die auf Grundlage dieses Drucks fungiert. Und ich glaube, dass man eben dort nicht Imperialismus einfach als eine Form expansiven Regierungshandelns oder sehen muss, sondern man muss verstehen, wie Politik und Ökonomie dort zusammenhängen. Natürlich ist die Frage, was das heutzutage ist, eine, die sich dann anstellt, und ich will das auch nicht auf heute 1:1 übertragen, aber ich glaube, du begehst den Fehler, gewissermaßen einfach das als eine Form von Regierungshandeln abzutun, was ich für problematisch halte. Dann zum Punkt von Matthias von der GAM, also Dialektik von Theorie und Praxis. Und ich bin mir nicht genau sicher, was du damit meinst. Also ich glaube, dass wir uns in einer Situation befinden, in der ein praktischer Kampf gegen den Imperialismus nicht stattfindet. Oder beziehungsweise zu einer fiktiven Lösung verkommen ist. Was ich damit meine ist, dass, also ich weiß auch nicht, du hast ja konkret nicht gesagt, was für Kräfte du meinst, die irgendwie im Moment gegen den Imperialismus kämpfen, aber was ich meine ist, das ist keine Position, die wir in der Gegenwart einnehmen können, keine Kraft, die wir unterstützen könnten oder keine Handlung, die wir ausführen könnten, aktiv wirklich dazu führt, dass wir eine Perspektive aufbauen, die in der Lage wäre, den Imperialismus, und damit meine ich den Kapitalismus, wirklich irgendwann auch über den Haufen zu werfen. Und daher halte ich es für unverantwortlich, eben im Weltgeschehen sein Pferdchen zu setzen auf die eine oder andere Kraft und zu sagen, hier ist aber diese Perspektive, weil das letztendlich zwar nicht irgendwie dazu führt, dass diese Kraft irgendwie was mehr macht oder so, weil man selbst natürlich auch viel zu schwach ist, um das herbeizuführen, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass junge Leute, die sich für die Linke interessieren, die sich für Marxismus interessieren, in einer unverantwortlichen Weise schlecht erzogen werden und eine schlechte Form von Pädagogik, wenn man so will, mitbekommen. Und deswegen ist es nicht einfach so, was Platypus zieht sich nicht einfach zurück und sagt, okay, wir wollen irgendwie keine Positionen einnehmen und wir wollen nicht praktisch die Welt verändern. Natürlich wollen wir das. Aber wir erkennen, dass jeder Versuch eigentlich dabei belassen ist, genau solche Veranstaltungen wie hier zu machen und linke Gruppen im Grunde nicht arg viel mehr machen, als Veranstaltungen, Zeitungen rauszugeben und vielleicht irgendwie dabei junge Leute für bestimmte Ideen zu begeistern und dabei zu suggerieren, dass wir wirklich irgendwie gerade Politik betreiben, ist, glaube ich, und wirklich praktisch was verändern, ist gelogen, würde ich sagen. Deswegen wir uns als präpolitisches Bildungsprojekt verstehen und versuchen, die Bedingungen der Gegenwart zu erörtern, unter denen Politik stattfinden könnte und überhaupt zu erörtern, was los ist mit der Linken. Das ist also gut. Ja. Vielen Dank. Ich würde jetzt Fragen aus dem Publikum aufnehmen. Wir machen das so, dass jeweils eine Frage aufgenommen wird und dann sollen die drei Sprecher zu dieser Frage möglichst antworten. Auch wenn ihr nicht was zu antworten habt, sagt ihr am besten, warum ihr nicht antworten wollt oder ihr habt das schon ausgeführt. Oder Spaß. Genau, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, der Herr mit der Brille da hinten. Ich habe die Frage nach dem Begriff des Imperialismus. Okay, fangen wir diesmal von links an. Jan. Also das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich mit meinen eigenen Genossen in größeren Konflikt kommen werde. Deswegen ist hier wird es wahrscheinlich kontrovers auch unter uns diskutiert werden. Ich würde sagen, dass es Imperialismus noch gibt und als eine bestimmte Form der Struktur des Kapitalismus und dass die USA natürlich die größte imperialistische Macht sind. Ich glaube, warum es so schwierig ist, gegenwärtig zu erkennen, was es bedeutet, hängt damit zusammen, was ich im Anfangsstatement angekündigt habe, nämlich, dass die Opposition gegen den Imperialismus nicht mehr progressiv ist und daher der Imperialismus gewissermaßen humaner erscheint, als er eigentlich ist. Gleichzeitig sind die Gegner des Imperialismus, also islamistische Rackets, wie auch immer man sie bezeichnen will, Kriminelle und all diese Formen, sind nicht wirkliche Gegner des Imperialismus, sondern sind eher so zu verstehen, würde ich sagen, wie ein integraler Bestandteil dieses ganzen Systems. Also ein anschauliches Beispiel dafür ist beispielsweise die Situation in den 80er Jahren in Afghanistan. So, die USA haben die Taliban benutzt, solange es gewissermaßen, wie auch immer, ob man jetzt sagen will, dass es progressiv ist, ich würde nicht sagen, dass es progressiv ist, aber auf jeden Fall aus einer linken Tradition stammende Bewegung dort niederzuschlagen und eine Regierung dort niederzuschlagen, also die afghanische kommunistische Partei, die an der Macht war, und die sowjetische Intervention so. Und an dem Punkt, wo die Linke weg war, wo diese Arbeiterbewegung weg war, haben die USA angefangen, die Taliban niederzuschlagen. Und ich glaube, Ähnliches kann heutzutage von der Situation beispielsweise in Syrien gesagt werden, dass eigentlich in der Abwesenheit von der Linken, in der Abwesenheit von der Arbeiterbewegung, es so scheint, als würde der Imperialismus aus humanen Gründen irgendwie ISIS bekämpfen und würde dort der Bevölkerung zu Hilfe eilen. Der Punkt ist aber, dass wenn eine progressive Bewegung dort existieren würde, der Imperialismus ISIS benutzen würde, um diese Bewegung niederzuschlagen. Genauso wie an allen Stellen gewissermaßen Kriminelle benutzt werden. Deswegen haben sie auch die Nazis benutzt, um ihre Politik zu machen. Also, ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet. Sorry. Jetzt hast du die Möglichkeit zu antworten auf die zwei Fragen. Es geht jetzt erstmal um, mich interessiert das überhaupt nicht mehr, so eine Politik um Begriffe. Also wenn der Lenin was Vernünftiges gesagt hätte zum Imperialismus und das also zu der neuen Form des Reichtums, also im Unterschied zur alten, und das Imperialismus nennt, habe ich nichts dagegen, das Imperialismus zu nennen, dann bräuchte man aber einen anderen Begriff für das, was da vorher war. Und das ist mir, bei Lenin ist zwar eine große Autorität für einige, aber für mich ein gar nicht. Also der hat im Grunde bis auf zwei, drei Sachen, also den April-Thesen oder so, hat da rein gar nichts Vernünftiges zustande gebracht. Und ich wüsste nicht, warum man den als Autorität nehmen soll, um irgendwelche Begriffe zu bestimmen. Was? Ja gut, das ist, wenn das so war, also ich habe jetzt, das habe ich vor 30, 40 Jahren, als ich mal Trotzkist war, habe ich das auch gelesen mit dem Imperialismus, fand das gar nicht so schlecht, aber jetzt finde ich den Begriff einfach nicht passend, weil da wird mit einem und demselben Wort zwei grundverschiedene Dinge benannt. Und das haut irgendwie nicht hin. Das führt dann dazu, zu diesem rein moralisch-politischen Aufblasen dieses Begriffs als bloßen Negativen. Und gegen das Negative bin ich immer. Jeder hier ist immer gegen das Böse und für das Gute. Und das führt dazu, dass die inneren, also und das weiß ich genau, dass der Lenin vom Mehrwert, von der Reproduktion vom Mehrwert nicht die geringste Ahnung hatte. Ja. Ich meine, dass vorhin, also jetzt mal dazu zu kommen, dass eben, das habe ich noch nie gehört, dass eben das Kapital dadurch, dass es den Arbeitern höhere Löhne zahlen muss, in die Krise gerät. Das höre ich von Monetaristen natürlich, aber nicht von Linken. Also bisher ist mir das neu. Dass die Krise des Kapitals dadurch entsteht, dass die Arbeiter höher bezahlt werden. Natürlich, die Mehrwertrate sinkt. Nee. Nein, gar nicht. Nein, der Keynes hat das ja denen vorgemacht, dass eben dadurch, dass eben die Arbeitslöhne steigen, also eine Krisenlösungsstrategie darstellt. Als Kapitalist, als Unternehmer bin ich natürlich genauso, wie ich billig Papier einkaufe, wie ich billig Erdöl einkaufe, kaufe ich die Arbeitskraft möglichst billig ein. Ich glaube, die Frage... Und dann, aber die Arbeitskräfte, und darum geht es doch, darum geht es auch mit der Universalisierung der Wertform oder Warenform in die andere, global, weltweit. Es werden Konsumenten geschaffen, in denen erst die Waren abgesetzt werden und erst nach der Realisation des Verkaufs der Waren auf dem Markt bildet sich eine Mehrwertrate. Das hat mit und die Höhe des Arbeitslohnes, und da haben die Neomonetaristen einfach recht, die waren sowieso in den USA auch in den 20er, in den 40er viel, viel höher als irgendwo anders. Deswegen war der Kapitalismus in den USA doch nicht in der Krise. Dem ging es umso besser, je höher die Löhne waren. Also ich will kurz darauf antworten, weil ich habe nicht gesagt, dass es... Nein, Jan, kannst bei der zweiten Frage, wo will ich das noch mit aufgreifen. Genau, erstmal Matthias. Ja, ich will jetzt versuchen, ein paar Punkte zusammenzubringen und trotzdem hier zu antworten. Also, was Marx im Kapital macht, nämlich die Beziehungen, das Kapitalverhältnis, Kapital-Lohnarbeit und wo entsteht Mehrwert, der dann der Profit wird, wie in einem Labor zu betrachten und alle Faktoren sozusagen auch auszuschließen, wie Betrug und übers Ohr hauen und so weiter, ja, um genau zu darzustellen, wo der kapitalistische Mehrwert herkommt, ist eine Sache. Aber es ist immer klar gewesen, dass der Wert und der Preis ein Unterschied ist und dass man den Preis, dass der zum Beispiel durch den Markt geregelt wird, dass der aber auch durch politische Maßnahmen geregelt werden kann. Jedes Handelsabkommen, TTIP oder die EPAs, die EU mit den ganzen Halbkolonien regeln die solche Bedingungen und regeln auch die Ausbeutung von Ländern durch andere Länder. Das ist versuchter Betrug am Kapital. Ja. Nein, das ist der Versuch von bestimmten herrschenden Klassen auf Kosten von anderen Ländern zusätzlich. Ja, ich bitte so, jetzt lässt du mich bitte reden. Zu lassen, ja. Das hat aber nichts mit Mehrwert und nichts mit Kapital zu tun. Hat auch keiner gesagt. Lass ihn erstmal kurz aufreden. Und eine Sache noch, die Frage von Regierungshandeln. Das Regierungshandeln, das ich jetzt vorher zum Beispiel beschrieben habe, heißt für mich nicht, dass es das Bestreben unbedingt der Regierung ist, weil sie glaubt, dass es das Richtige ist, sondern weil sie damit natürlich die Bedürfnisse der herrschenden Klasse und der wichtigsten Kapitalfraktion exekutiert. Wenn Merkel, die Politik von Merkels in der EU, ist es, seien das Abgasnormen für Autos oder sei es, was sie gegen Griechenland machen, ist im Interesse der größten deutschen Monopolkapitale. Und es ist nicht irgendwie die Verrücktheit, weil sie evangelische Pastorentochter ist oder aus dem Osten kommt oder eine Frau ist oder sonst was oder eine CDU ist, sondern deswegen macht die diese Politik. Und das heißt, für mich ist das nochmal zu der Relation von Regierungspolitik und Imperialismus. Und Imperialismus ist eine Form des Kapitalismus, ist die heutige Form des Kapitalismus, ist auch die letzte Form des Kapitalismus. Es gibt keine Weiterentwicklung, deshalb ist auch alles so destruktiv. Wenn irgendwas Vernünftiges erfunden wird, wenn erfunden wird, dass man aus irgendwelchen Algen die Menschheit ernähren kann, ja, weil die toll das Eiweiß produzieren, weiß ich, dass es im Kapitalismus so umsetzen, dass es nur Scheiße bei rauskommt. Ja? Dass nur Ausbeutung, Unterdrückung rauskommt und der Hunger nicht besiegt wird. Und das ist der Punkt verbunden mit den Krisen des Systems, die aus seinen inneren Bewegungsgesetzen kommen. Die führen zum tendenziellen Fall der Profitrate, nicht unbedingt die Löhne der Arbeiter. Schön, dass dich erfreut, dass der Kapitalismus in die Krise kommt. Mich erfreut es auch. Aber das provoziert Widerstand. Und was ich hier sagen will, ist, dass überall, wo sich Widerstand bildet, ob das für höhere Löhne ist, gegen Ausbeutung, gegen schlechte Arbeitsbedingungen, gegen Rassismus, gegen Misshandlung von Flüchtlingen, gegen Unterdrückung nationaler, sexistischer, rassistischer Art, irgendwas, dass man verstehen muss, dass der Widerstand in diesem System nur dann erfolgreich sein kann, wenn er gleichzeitig gegen dieses System kämpft. Und da ist der Punkt, dass Widerstand antikapitalistisch sein muss und damit auch in dem Sinne antiimperialistisch werden muss, das heißt ein Verständnis haben, wie die Verhältnisse auf der Welt sind. Weil umgekehrt, jeder Konflikt auf dieser Welt, jeder Bürgerkrieg, jeder Kampf für demokratische Rechte von den Imperialisten in ihrem Konkurrenzkampf ausgenutzt wird. Was sehen wir denn in Syrien? Oder im ganzen, weil irgendwo ein kleiner Widerstand für demokratische Rechte oder gegen Diktator Assad ist und so weiter. Alle kommen drauf und hocken drauf und versuchen, ihre Machtverhältnisse damit zu lösen. Was natürlich nicht heißen darf, dass man deswegen, so ist ein berechtigter Widerstand eines Volks oder einer Klasse oder sonst was ist, den ich auch unterstützen muss, weil sonst sind sie ja darauf angewiesen, sich auch noch diesem Spiel der Imperialisten zu unterwerfen. Es geht um Kämpfe, um die Anteile an der ökonomischen, an der kapitalistischen Reichtumsproduktion. Ja, also mit den Schlagworten, also ich bitte euch einfach die Sprecher gegenseitig ausreden zu lassen, damit wir hier weiter diskutieren können. Der Herr da vorne. Ja, ich ich denke, dass die Diskussion etwas gezeigt hat, dass es sehr schwierig ist, die Begriffe, die wir verwenden, auch in der Diskussion quasi auch zu klären. Also ich nehme das nochmal mit dem Beispiel, also mit dem Hauptbegriff des heutigen Abends, Imperialismus. Also ich kann mich erinnern, Manfred wird sich auch erinnern, in den 70er Jahren gab es eine Organisation, die wurde genannt Liga gegen den Imperialismus. Eine aus der KPDAO damals, Tochterorganisation, Schwester, Kinderorganisation. Und das war ja dann schon klar, es sollte ausgedrückt werden, dagegen kann man sein. Und das waren, gedacht waren es eben die Leute, die man, ich hätte eher gesagt in der Analyse, es sollten diejenigen sein, die quasi gegen die Unterdrückung fremder Länder, antikolonialistische quasi Propaganda. Es war vollkommen weg, das, was Lenin oder wie ihr es mit Lenin definiert hat, quasi als eine Stufe des Kapitals oder des Kapitalverhältnisses. Und das ist, glaube ich, auch noch jetzt immer ein bisschen brennend. Ich glaube, dass nämlich die Diskussion darüber, was ist jetzt Imperialismus oder imperialistische Politik, also gibt es, Manfred würde ja eher wohl sagen, es gibt imperialistische Politik, aber keinen Imperialismus, also jedenfalls nicht einer, der irgendwie was klärt, also der mehr sagt, wir leben, wie Mandel es gesagt hätte, in der Spätphase, im Spätkapitalismus. Wir sind auf, das ist, oder Trotzki hätte gesagt, das ist der Kapitalismus und in der leben wir und was brauchen wir jetzt noch, den Zusatzbegriff Imperialismus. Das ist Nachwirkungen und auch Auswirkungen meiner Meinung nach der Kolonialmächte, der Antikolonialen und so weiter, der Befreiungsnationalbildung und so weiter gibt bis in die heutige Zeit. Das macht den Begriff nicht glücklicher, weil das meiner Meinung nach tatsächlich das Problem ist heute Abend, das vielleicht nur als Frage, nämlich wie hat das mit Marx zu tun, diese Vermischung, wie schnell etwas passiert, dass man sagt, ja eigentlich ist dieser Kampf, sagen wir, der feministische Kampf, genauso wie der antikoloniale, irgendwie nur erfolgreich, wenn er auf sich marxistische Kategorien bezieht. Das ist meiner Meinung nach ein Fehlschluss, weil er dazu führt, dass wir alles, oder auch in der Diskussion, dass quasi alle Kämpfe nur dann das Etikett echt erfolgreich sein können, bekommen, wenn sie mit marxistischen Kategorien irgendwie verbogen werden oder zumindest drangeklebt wird. Eigentlich brauchen wir die Arbeiterklasse in Syrien, die es aber nicht gibt. Wenn es dort irgendwas gäbe, was und so weiter, dann würde sich sozusagen die Reisbewegung, die permanente etwas ausblendet, nämlich die Realität so zu beschreiben, dass wir sagen können, okay, was passiert in der Region vor dem Orient und so, was passiert dort kapitalmäßig seit 30, 40, 50, 100 Jahren, was ist das da, wie wird das integriert in den Weltmarkt, was ist aber, damit sind die anderen Widersprüche unserer Gesellschaft, egal ob ich nun beim Rewe mich übers Ohr hauen lasse, in der einen Rewe 50 Cent mehr für das gleiche Produkt bezahlen oder so, das ist ja nicht das Problem, sondern das ist das Problem, dass wir das aufeinander immer beziehen, dass wir sagen, also okay, ich lasse mich doch nicht betrügen, dagegen muss ich sein. Das ist auch richtig und der Kapitalist, der sich dagegen wehrt, dass er von irgendeinem Gewerkschaftssekretär übers Ohr gehauen wird mit falschen Rechtsnormen, ist genauso legitim wie derjenige, der sich dagegen wehrt, von einem kapitalistischen Arbeitgeber des Betriebs verwiesen zu werden. Das hat aber mit dem Kapitalverhältnis noch gar nicht, oder mit dem Kapitalismus noch gar nicht, spricht das an. Also wir sagen immer, ja, es ist alles Kapitalismus, aber wie sind wir dann weiter? Und deshalb wäre mein Plädoyer als Frage, nicht als Frage, sondern sind die Begriffe, wenn ihr es am Anfang so gesagt habt, all diese Begriffe müssen eigentlich auf den Prüfstand, dann ist die Definition dessen, was denn der einzelne Begriff ist, noch nicht damit erledigt, dass man sagt, wir stellen es auf den Prüfstand. Dann muss man eigentlich dann beginnt ja die eigentliche Arbeit. Was ist daran erhellend und nicht? Was ist, wenn ich den Begriff Imperialismus nehme, was ist daran heute erhellend? Da kann ich sagen, ich bin in der Definition bei mir, bin ich sozialarbeiterisch gesprochen, kann ich ganz nah bei denen oder ich bin bei denen. Dann ist aber das nicht ein Diskussionsbegriff, der per se da ist. den muss man ja erst wieder diskutieren. Was heißt jetzt, was hat Lenin denn gemeint? Was hat er da an Erkenntnis denn? Warum übernehme ich das? Manfred? Ja, ich würde noch kurz auf die andere Sache noch antworten. Wie bitte? Ich würde noch auf die andere Sache antworten. Ja, ja, erstmal, also willst du noch... Ich würde auch darauf noch was sagen. Okay, dann mal fangen wir... Manfred, willst du was dazu sagen? Ja, ja, klar. Okay, dann soll ich damit anfangen? Ja, ja. Ja, nee, es ist eben eine falsche, vielleicht kommt mir vor wie in den 70er Jahren oder so. Es ist eine völlig falsche Frontstellung, gegen die ich von Anfang an argumentiert habe. Das heißt, Sieg oder Niederlage, wie können wir die Linke zu einer Kraft machen, zu einer politisch wirksamen Kraft, die dem Imperialismus oder sonst was, dem allen Bösen dieser Welt irgendwas entgegensetzen können. Mir geht es darum, dass es nicht um Sieg oder Niederlage geht, sondern dass es um Begriffe geht, in denen halt gesagt wird, wenn ich den Kapitalismus als das historisch Neue gegenüber dem Vorangegangenen begreife und wie Marx sage, dass der Kapitalismus die Vorgeschichte der Menschheit ablöst, dann muss ich tatsächlich irgendwie sehen, ich argumentiere nicht ökonomistisch, sondern historisch. Dieser Kapitalismus ist eingebettet in eine historische Entwicklung. Und die läuft nicht geradlinig, sondern da läuft das parallel. Politik und Ökonomie. Deswegen heißt es politische Ökonomie. Weil da was parallel läuft. Völlig autonom voneinander an. Und wenn ich über das Kapital rede, rede ich auch über seine geschichtliche Entstehung. Denn ansonsten, wenn ich nur über Klassenkampf, Theorie, Praxis, wissenschaftlichen Sozialismus, all diese Sachen habe ich in den 70er Jahren bis zum Überlaufen gehört. Wenn ich nur darüber rede, rede ich vom Klassenkampf und so weiter. Dann rede ich von genau den Dingen, über die die Bürger, mein Gegner, genauso gut Bescheid weiß wie ich. Und dass ich dann immer eine Niederlage erleide, ist klar, aber es geht nicht um Sieg oder Niederlage. Es geht nicht um Verbreiterung der Massenbasis. Das ist alles Quatsch. Das macht die AfD oder die Linke oder sonst wer. Es geht darum, dass ich einen begrifflichen Begriff von dem Gegner habe, der da eigentlich existiert. Und da ist es nicht, da geht es mir nicht darum, dass ich Angela Merkel auf meine Seite hole. Was soll der Quatsch? Oder was die da sagt, das ist morgen, man sagt sie das was ganz anderes und übermorgen wieder was anderes. Aber ich bewege mich mit diesem Theorie-Praxis-Verständnis, mit diesem Wissenschaftsverständnis, mit diesem Verständnis von Sieg und Niederlage innerhalb des Distributionssystems, des wirklich ausgestaltbaren Distributionsverhältnisses des Kapitals. Und das Kapital könnte, wenn man denn Sieger würde, ohne irgendwie in eine Krise zu kommen. Die Krise des Kapitals, der sinkende Profitrate, kommt nicht durch Steigen der Löhne oder was weiß ich, sondern durch der Mehrwert, die Mehrwertrate selber produziert auch ihr Fallen. Das kann ich jetzt hier nicht in 2 Minuten erklären. Das liest man bei Marx im 3. Band nach. Und als ob man das nicht alles schon mal mitgekriegt hat. Die zweite Internationale versackte als Internationale in Nationalismen. Die Arbeiterbewegung ging kaputt. Die Arbeiterbewegung hat vom Faschismus gekuscht. Die 68er haben den Durchmarsch durch die Institutionen wunderbar durchlaufen. Haben genau das sagen, heute genau dasselbe wie damals. Und sie haben sich auf diesen Klassenkampf, diese Sieg- und Niederlagepolitik eingelassen. Und jetzt kommt man wieder daher und sagt, ach, die haben alle so viel falsch gemacht. Aber was sie jetzt wirklich falsch gemacht haben, das hat mir auch noch keiner erzählt. Außer, dass die Diskussionen, die schon 1880 oder bei Marx und Kritik des Gotha-Programms längst en vogue waren, heute nochmal wiederholt werden. Also, Jan? Ja, also ich glaube, du hast ein ganz gutes Stichwort geliefert. Ich glaube nicht, dass Politik und Ökonomie einfach parallel gehen, als wären es zwei gesonderte Sphären, sondern die stehen natürlich in dialektischer Wechselwirkung, um diesen Begriff zu gebrauchen. Und ich glaube, dass, also um auch zurückzukommen zu dem, was ich zur Zweiten Internationale gesagt habe, natürlich kann man nicht einen Faktor herausgreifen, nämlich die Lohnbildung, und damit erklären, warum der Fall der Profitrate eintritt. Das war aber auch nicht mein Argument, sondern was ich versucht habe zu sagen, ist, dass man durch das Wachsen der Massenorganisationen der Zweiten Internationale einen enormen Druck auf das Kapital ausgeübt hat, was sich in einer mannigfaltigen Art und Weise ausgeübt hat, also in der Kontrolle der industriellen Reservearmee, in der Kontrolle, also in der Herabsenkung der Arbeitszeit. Löhne ist eine Sache davon, die man aber nicht isoliert natürlich betrachten kann, was dazu geführt hat, dass speziell in Deutschland das Kapital einen enormen Drang hatte, in andere Länder zu gehen, weil die Absatzbedingungen einfach schlecht sind. So. Natürlich hat man trotzdem aber einen tendenziellen Fall der Profitrate, der durch das Sinken der Mehrwertrate an sich aus einer eigenen Dynamik heraus produziert wird. Aber das sind nicht zwei Dinge, die unabhängig voneinander betrachtet werden können und auch nicht bei Marx unabhängig voneinander betrachtet werden. Also wenn man sich im Kapital beispielsweise irgendwie das Kapitel zur Bildung des absoluten Mehrwerts ankommt, dann endet der dabei beim englischen 10-Stunden-Bill. Und dann geht es darum, wie dieser Bill natürlich wieder darauf einwirkt, wie der Mehrwert letztendlich gebildet wird. So. Also der Mehrwert wird nicht durch den absoluten Mehrwert, der wird auch... auch dadurch. Aber der ist aber nicht für das Kapital entscheidend, das ist für das Kapital völlig unerheblich. Für das Kapital natürlich einzig ist relevant ist der relative Mehrwert. Ich muss da kurz dazwischen gehen. Genau. Jan, jetzt bist du nochmal dran. Ja, das sind wir so ein bisschen am Punkt, wo man sich überlegen muss, was man will. Ich meine, man kann sagen, Sieg oder Niederlage, egal, ich will nur die Sache betrachten. Und es war alles schon mal da, natürlich war alles schon mal da, weil solange der Kapitalismus existiert, werden auch die Probleme reproduziert und natürlich wird auch die Probleme des Kampfes reproduziert. Aber wenn wir uns an diejenigen, die anerkennen, dass es ein System ist, das nicht nur zyklische Krisen hat, sondern ein System ist, das eine historische Krise entwickelt. Und es ist möglicherweise mit dem tendenziellen Fall der Fitrate das Einzige, wo wir zwar übereinander stimmen. Möglicherweise. Wenn man das anerkennt, dass es diese Krisen gibt und dass diese Krisen nicht, obwohl es nicht nötig wäre, nicht nur Kriege und Not und Hunger und Umweltkatastrophen und den ganzen Scheiß produzieren, dass es nötig ist, dagegen vorzugehen und dass aus diesem System selber keine Lösung möglich ist. Und das ist das, was im Kern Lenin beschreibt. Er sagt, der Parasitismus und die Verfaultheit des Systems steigt. Und das hat er zu einem Zeitpunkt gesagt, wo der Erste Weltkrieg, der erste imperialistische Krieg in vollem Gange war und wo kurze Zeit später der Zweite darauf folgte. Und nur aufgrund dieser Vernichtung ist möglich, war danach eine Phase von Aufschwung und Prosperität und scheinbar auch ein Rückgang von Imperialismus, wie es der Kollege vorher angefragt hat, und Konzentration auf sozusagen die bipolare Welt und so weiter sich ergeben hat. Und kaum ist das weg, gehen sie wieder aufeinander los wie die Hyänen, auch die Länder untereinander, die führenden kapitalistischen Länder. Und dann kommt die Krise von fünf Jahren und das, was nötig wäre, dieses zu viel an Kapital, das überhaupt keine Verwertung mehr findet, gemeinschaftlich abzubauen, nee, jeder kämpft natürlich darum, dass der andere das Kapital vernichtet und das eigene überlebt. Und die Konflikte verschärfen sich. Wenn wir das alles sehen, dann kann man natürlich sagen, die Aufgabe, und man hat es zu oft versucht, und wir schaffen es eh nicht, und wir müssen alles neu denken. Ja? Aber die Frage ist, stellen wir uns der Aufgabe ja oder nein? Und wenn wir uns der Aufgabe stellen, dann müssen wir gucken, ob die Instrumente, die wir haben, taugen. Wir müssen gucken, da wo sie versagt haben, warum haben sie versagt? Und dann müssen wir an diese Sachen rangehen. Das ist natürlich kein Kinderfasching. Und das ist auch keine runde rauchen und dann erzählen wir mal von den goldenen 70ern. Dann muss man uns diesen Aufgaben stellen. Und wenn man das will, dann ist es kein Spaß, aber es ist klar, wohin welche. Es gibt Sachen, auf die wir zurückgreifen können. Und da gehört diese Theorie und diese Analyse und diese Methodik, den Kapitalismus als Imperialismus zu analysieren, ganz klar dazu. Man muss fragen, was davon hat sich vielleicht verändert. Ja? Aber gibt es denn eine neue Phase oder ist es, sind es nur quantitative Änderungen? So. Danke. Genau. Ja, ich würde die Frage zum Realismus vielleicht noch mal von einer anderen Seite öffnen wollen, nämlich jetzt nicht ganz zu verstehen, keine Ahnung von Tauschwert und der Dialektik zu haben, ist die kritische Theorie. Und die kritische Theorie hat Ende der 30er, Anfang der 40er eigene Studien gemacht, die relativ direkt an Lenins Imperialismus Schrift ansetzen. Also das sind sowohl die Staatskapitalismus Schrift von Pollock, das ist aber auch der autoritäre Staat von Horkheimer und auch im ersten Draft der Dialektik der Aufklärung wird ja beständig der Begriff des Monopols benutzt. Ich habe jetzt ein paar gesonderte Fragen daran, nämlich ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man hat irgendwie, man hat Marx und Marx hat irgendwie sowas wie eine reine Wissenschaft und danach kommen alle Leute und versaubeuteln das. Bei der kritischen Theorie sind da seltsamerweise wieder mehr Leute, gerade in Deutschland, der denkt, irgendwie will ich sich derer anzunehmen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dafür, dass die kritische Theorie als vielleicht einzige Richtung nach dem Zweiten Weltkrieg annimmt, dass es sowas wie Klassenkampf nicht als eine ontologische Größe gibt. Dass Klassenkampf nicht einfach immer stattfindet, wenn es Kapitalismus gibt, also wenn mal das als Kapitalismus klassifiziert wurde. Und du hast gefragt, Manfred, was sagt Lenin, was vorher da war, ist vor Imperialismus, vor Monopolismus, liberaler Kapitalismus. Also eine scheinbar rein sich entfaltende Marktwirtschaft, die der Tendenz nach aber eine neue Form hat. Von der er ja auch sagt, dass es nicht die alte Form jetzt auslöschen würde, sondern dass es sie in ihren Widersprüchen in einer verschärften Art und Weise wiederholt. Und ich denke, das findet sich bei der kritischen Theorie wieder, in Adorns Begriff zum Beispiel der verwalteten Welt, aber auch in Morgan das Begriff der Racketherrschaft. Und deshalb hätte ich jetzt als Frage an euch, kann es vielleicht sein, dass sowas wie Imperialismus besteht, ohne dass es die Möglichkeit eines Anti-Imperialismus gibt, wie er angenommen wurde in der zweiten und dritten Internationale? Jan, von dir wüsste ich nochmal gerne, was das meint, wenn du sagst, dass es einen Imperialismus gibt und dass man dagegen sein sollte. Wie kommst du zu diesem Begriff von Gesellschaft? Also meinst du, dass wir heute Imperialismus haben, so wie das bei Lenin proklamiert wurde, dass wir das einfach so übernehmen können? Oder müsste irgendwie diesen Begriff treu zu bleiben, nicht ein völliges Vertrauen werden, vielleicht ein großes Begriff ist erfordern, um irgendwie seine Wahrheit als kein Recht zu bleiben? Und dabei wäre meine letzte Frage dann auch hier noch an dich, Matthias, dass der Klassenkampf, ist es eine Frage des Willens, ob Marxisten den Klassenkampf wiederentdecken können? Also wird im Moment nicht happen und nicht von genug Leuten gearbeitet oder wird an den falschen Sachen gearbeitet? Was ist das, wovon du denkst, was der Grund ist, warum das Proletariat als politische Klasse das Problem des Imperialismus beschrieben hat, nicht anerkannt ist? Und wie gesagt, ihr wüsstet das gerne mit dieser These der kritischen Theorie. Danke. Ich wurde hier gerade rechts gefragt, warum wir, also unser Ablauf ist so, dass wir wirklich nur immer eine Frage sammeln und dann, dass die Sprecher die Möglichkeit zu erwidern haben. Genau, das ist das Konzept einfach unserer Veranstaltung. Genau, wer möchte anfangen? Was in der Reihenfolge? Jan? Jan. Okay, ich würde mit der Frage beginnen, die direkt an mich gerichtet, also was ist Imperialismus? Und das wollte ich auch schon hier vorne eigentlich entgegnen. Nämlich, ich glaube, natürlich ist der Begriff nicht derselbe wie bei Lenin, weil der Begriff auch nicht abstrakt definiert werden kann, sondern selbst natürlich eine Geschichte durchmacht und unter veränderten Bedingungen sich selbst aber auch immer gleich bleibt. Der Punkt ist, glaube ich, dass Imperialismus verstanden als ein internationales System von Nationalstaaten im Rahmen des Kapitalismus weiterhin besteht, aber nicht so wie zu Lenins Zeiten. Also wir haben beispielsweise keinen Kolonialismus mehr, der dazu noch kommt. Wir haben auch keine großen konkurrierenden Imperialismen mehr, sondern die USA sind weltweit, wenn man so will, anerkannt als Hegemon, als größte Imperialmacht, denen sich die verschiedenen Lokalmächte und anderen Imperialmächte mehr oder weniger unterordnen müssen, weil die Macht der USA einfach so groß ist. Also ich meine, die USA haben Armeen, um letztendlich und die politische und ökonomische Macht, um die ganze Welt zu dominieren. Und ich sehe nicht, dass da im Moment irgendwie ein größerer Konflikt im Rahmen ist, wie wir ihn irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg oder sowas sehen, sondern ich sehe, dass es so ist, dass dazu natürlich auch gewissermaßen die politischen Bedingungen und die Abwesenheit einer Linken nicht dazu beiträgt, dass es irgendwie durch Innerwidersprüche gewissermaßen sowas wie militärische Expansionsbestrebungen größerer Art gibt, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg da sind. So. Gleichzeitig ist es natürlich so, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass deswegen irgendwie das Interesse der USA progressive Bewegungen, sollten sie denn entstehen, diese niederzuschlagen, irgendwie verloren gegangen ist. Sondern ich glaube, dass immer noch nach wie vor die Aufgabe ist, gewissermaßen im Weltmaßstab Imperialismus und das heißt Kapitalismus zu bekämpfen und dabei nicht auf irgendwie reaktionäre Opposition sich zurückzuziehen. Sondern, aber das denke ich, kann eben nur auch im Zentrum dieser Kraft geschehen. Also es ist jetzt nicht so, also ich meine, während des Kalten Krieges und in der Neuen Linken war das Modell ja gewissermaßen, okay, eine Arbeitsteilung auf der Linken. Und ich hatte versucht, irgendwie im Eingangsstatement herauszuscheren, dass ich glaube, dass sowas wie ein integraler Internationalismus hergestellt werden muss. Das heißt, dass letztendlich das Ganze nur durch eine Revolution in den fortgeschrittensten Ländern gestützt werden kann. Ich weiß nicht, ob das was irgendwie befriedigend beantwortet. Ja. Vielleicht können wir später noch erkennen, was es das heißt, gegen Kapitalismus zu kämpfen. Das ist mir noch ein bisschen klar. Also nochmal zur Krise. Und das haben wir ein bisschen vergessen eigentlich in dem ganzen Kram. Der Nationalsozialismus war praktisch, wenn man so will, die reinste Form, der Versuch, die reinste Form, den althergebrachten, ich meine jetzt aus der Antike hergebrachten Imperialismus nochmals wieder durchzusetzen. Aber selbst der Nationalsozialismus hat gewusst und gemerkt, dass die Reichtumsproduktion mittlerweile eine völlig andere geworden ist. Das heißt, sie haben das auf den Lebensraum im Osten, die haben dann das haben sie dann versucht, rein imperialistisch, mit Gebietserweiterung oder Gebietsautarkien oder Alsas-Lothringen oder Ausbreitung, das haben sie dann als Gebietserweiterung mit historischer Begründung gemacht. Frankreich haben sie ganz besonders behandelt. Das eine haben sie sich mehr oder weniger eingeeignet, das andere so. Aber sie wurden, selbst den Nazis war klar, dass sie den Weltmarkt, die Globalisierung selbst nicht ersetzen können. Und diese Krisenlösungsstrategie, der Versuch dieser Imperialisten, die es ja heute noch gibt, das habe ich nie bestritten, der Wahn, in dem die leben, besteht darin, man könnte sich die kapitalistische Reichtumsproduktion so aneignen, wie man sich den Besitz der Erdölquellen oder den Besitz der Arbeitskraft oder sonst wie einfach aneignen kann, anwenden kann und in der Anwendung würde dann kapitalistisch produziert. Das stimmt nicht. Und das war auch der Irrtum von Pollock, von der frühen, also vor dem Zweiten Weltkrieg, auch von Adorno, dieses Begriff des Staatskapitalismus, der jetzt eben, gut, dann hätte Lenin eben statt Imperialismus Staats, also das stimmt tatsächlich, da waren die sich ziemlich einig. Das, was der Lenin Imperialismus nannte, nannte die kritische Theorie oder Staatskapitalismus. Es war aber falsch. Die Ökonomie war dort nicht richtig begriffen in der Art und Weise, wie sie Mehrwert ihren Reichtum produziert, der nicht auf unmittelbare Aneignung beruht. Und das Problem besteht auch darin, dass wenn das Kapital in eine Krise kommt, sinkt die Mehrwertrate gegen Null. Das ist ja fast heute so. Also gut, man kann Profitrate mit Mehrwertrate absolut nicht gleichsetzen, aber das Wachstum geht wirklich ziemlich den Bach runter. Und die Krisenlösungsstrategie, die dagegen entwickelt wird, um die Mehrwertrate wieder anzukurbeln, da nenne ich einfach nur mal diese ganze Gerede vom Klimawandel. Das wäre eine kleine Möglichkeit. Da kannst du mal wieder dem ganzen Kapital, der ganzen Kapitalreproduktion mal einen neuen Schub zu geben. Aber, also wenn ich das richtig verstanden, ich möchte es nicht zu sein, aber was du, Matthias, da gesagt hast, dass man diese Überproduktionskrise, denn darum handelt es sich tatsächlich. Also diese Krisen, die das ist keine Finanzkrise. Es sind zu viele Kapazitäten aufgebaut, die kriegen die Waren nicht los. Es ist zu viel Geld da und was auch immer. Und das treibt das in die Krise, klar. Aber wie man das mit wem gemeinschaftlich abbauen soll, ist mir wirklich völlig schleierhaft. Vielen Dank. Matthias? Darf ich auch einen Satz zu der ersten Frage sagen? Nur auf meine Frage antworten. Du kannst auch zu der ersten Frage. Also ja, weil dieses mit dem Anti-Imperialismus, ich habe mich lange gefragt, was ihr damit meint, aber wenn ihr damit meint, dass es dieses Bestreben von Maoisten, Stalinisten gab, früher immer zu identifizieren, dass es aus den unterdrückten Halbkolonien und so weiter auch Teile der Bourgeoisie gibt, der nationalen Bourgeoisie, die sich anti-imperialistisch verhalten, mit denen dann das Weltproletariat ein Bündnis schließen kann oder sowas. Wenn ihr das meint, dann, was ihr jetzt hier immer ansprechen wolltet, ob das es heute auch existieren würde oder sowas. Natürlich gibt die Krise und die Ausbeutung von Ländern untereinander und Kriege untereinander kann dazu führen, dass sich auch in einem bestimmten Land oder in einer Minderheit auch Kräfte der Bourgeoisie dagegen wehren. Aber was das große Problem aller dieser Projekte war, der in dieser vergangenen Epochen, war, dass die wie auch immer linken Befreiungsbewegungen sich diesen Kräften dann untergeordnet haben und das nicht auf ein momentanes taktisches Bündnis beschlossen haben und sich sogar darauf geglaubt haben, dass das die Träger der Revolution werden könnten. Ja? Du hast Beispiele angebracht wie Kuomintang und so weiter. Das ist natürlich alles Käse. Und darauf, wenn die Situation da wäre, dass die Arbeiterbewegung wieder machtvoller organisiert wäre, dann könnte es dazu kommen, dass man solche Bündnisse schließt, taktischer Art, kurzfristig, aber ohne immer Aufgabe der eigenen Interessen und Ziele. Aber das ist im Moment sozusagen nicht besonders aktuell. Im Moment ist tatsächlich im Vordergrund, dass sich die Arbeiterbewegung wieder reorganisieren muss. Und die Frage an mich ging ja, es gibt ja so, ich habe es nicht verstanden, eigentlich ist doch gar kein Klassenkampf, was wir von was wir hier eigentlich. Die Klasse erkennt ihr zugeschriebenen Kampf. Ja, so, die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen, die mal offen und mal verdeckt ablaufen. Ja. Verdeckt heißt in dem Fall, wir haben einen Klassenkampf der Bourgeoisie, ich sage jetzt mal, in Deutschland, in den letzten 15 Jahren die Reallöhne zu senken, eine Schicht von 20-30% der Arbeiterklasse in Niedriglohn abzudrücken mit Leiharbeit und. Ja. Ein Projekt vermittelt auch mit Hilfe der Gewerkschaftsbürokratie und der Sozialdemokratie, die sich politisch auf diese Arbeiterklasse stützt und die natürlich nach wie vor Einfluss hat, wenn auch nicht mehr so direkt die Sozialdemokratie wie früher, sondern vor allem vermittelt der Gewerkschaften und der Betriebsräte. Mal nebenbei gemerkt, ich arbeite in der Autoindustrie als Betriebsrat. Dass es da keinen Widerstand gab, ist ja nicht richtig. Es gab 2005, 2006 noch große Streiks gegen das, was heute allgemein üblich die Standabsicherungsverträge sind, die immer so einen Verzicht geregelt haben. Die wurden bekämpft, die wurden nicht ausgenutzt zu verallgemeinern. Als die Agenda mit den Hartz-Gesetzen verabschiedet wurde, haben die großen Gewerkschaften über den Sommer nach anfänglich kleinen Protesten den Widerstand eingestellt. Und es war tatsächlich mal so, dass an einem Moment die Gewerkschaftslinke und so weiter wirksam war und im November 2003 mit 100.000 in Berlin, auch Teilen der Linkspartei, eine Demonstration hingekriegt hat gegen die Hartz-Gesetze und gegen die Agenda, von der niemand gedacht hatte, dass es so groß wurde. Wir als Organisatoren haben von 10.000 bis 30.000 gehofft. Haben die Gewerkschaftsbürokratie gezwungen, im April 2004 dann 3 Großdemonstrationen zu machen, wo alle dachten, wir gehen hin und protestieren gegen die Agenda. Das hat aber den Titel gekriegt, Europäischer Aktionstag, nur dass sonst in Europa nirgendwo jemand Aktionen gemacht hat, um die Schröder-Regierung aus dem Fokus zu nehmen. Mit anderen Worten, der Wille, gegen diese Angriffe auf die Arbeiterklasse zu kämpfen, war da. Er konnte aber wunderbar noch kanalisiert werden. Wir sehen diese Organisationen in der Klasse, die in den Händen der Reformisten sind, wie wir sie nennen, der Sozialdemokratie oder auch Teilen der Linkspartei, kann diese Versuche auf Widerstand immer kanalisieren, auch in jedem kleinen Tarifrunde und so weiter haben sie das im Griff. Warum haben sie es im Griff? Und das ist das, was die Deutsche Linke sich auch nur schwer wahrhaben will, dass sie eben ein ausgeklügeltes System haben von Schichtungen. Wenn du heute im Autobetrieb gehst, im großen, ja, da ist die Stammbelegschaft, die nicht nur die Tariflöhne kriegt, sondern dann auch im Jahr 5.000 oder 6.000 extra als Sonderprämie, so viel wie die anderen gerade mal im halben Jahr verdienen. Du hast Werksverträge, du hast Leiharbeiter, du hast 2 oder 3 Stufen von Leiharbeitern, die beim Daimler schaffen und die beim Werksvertregler schaffen, ja, und die den Branchenzuschlag kriegen und sonst was. Und in dieser Schichtung traut sich keiner erstmal zu handeln. Die einen Belegschaften sind gespalten, weil selbst als Leiharbeiter hoffst du ja, dass du ja nicht deinen Job beim Daimler verdienst, weil wenn du woanders Leiharbeiter bist, verlierst du auch noch deinen Branchenzuschlag. Man hat es also geschafft, das ruhig zu stellen und das alles hat einen Zweck, das hat einen Zweck, um die deutsche Autoindustrie als Teil der großen Exportindustrie wettbewerbsfähig zu halten, weil das ist das die Stärke der deutschen Wirtschaft und auch des Deutschlands als imperialistischer Nation. Ne? Mit den Armeen haben wir es noch nicht so im Moment, aber das sind arbeitend dran. So, und wenn ich das sehe, dass es durchaus Potenzial gegeben hat und gibt für Klassenkämpfe, dann weiß ich gerade, dass es nötig ist, nicht nur irgendwie nette kleine Sachen wie Amazon zu suchen, das ist immer schön, ja, oder wo bisher viele gewerkschaftsfreie und tarifvertragsfreie Bereiche sind, wo sich Leute in Widerstand bewegen und die Kollegen zu unterstützen, wie es auch viele Linke machen, sondern wir müssen diese Politik der Gewerkschaftsbürokratie direkt angreifen und für eine andere Politik kämpfen. Jetzt kann mir jeder nachweisen, dass wir da auf ziemlich verlorenen Posten stehen, aber wir stehen. Es gibt die Sachen und wir können von einem ausgehen, dass die zunehmende Wettbewerb und Krise, die damit zusammenhängt, wir werden in den nächsten Monaten sicher noch einiges erleben, auch was dann Angriffe auf zugesagt gesicherte Stellen betrifft, was auch zugesagt an gesicherte Löhne stattfinden wird. Es wird wieder zu Aktion und Widerstand kommen und dann ist die Frage, hält sich die Deutsche Linke da raus? Ja? Oder lässt man jeden Betrieb für alleine wursteln oder versucht man da wieder ranzukommen? Weil eins ist klar, von alleine, wenn du alleine in so einem Betrieb bist und siehst alle gegen dich, ja, dann ist es relativ schwierig, auch eine Perspektive des Kampfes zu finden. Es gibt wenig erfolgreiche Beispiele in den letzten Jahren. Aber hier, dass diese Belegschaften, die eigentlich noch gut organisiert sind, die zu verbinden mit diesen unorganisierten Bereichen, den Widerstand gibt, das ist eine Sache, wo wir viel mehr draus machen könnten als Linke, als wir derzeit machen. Und dann nämlich wieder die Arbeiterklasse als diesem Ausbeutungsobjekt, was sie immer sind, zu einem bewusst handelnden Objekt zu machen, das passiert nicht von alleine, sondern da ist wieder politische Schulung, Bildung, Organisation nötig und die kommt nur rein, wenn man es ins Kämpfen macht. Die Arbeiter werden nicht hierher kommen und sich das anhören, ja? Sondern da müssen wir das, was wir hier diskutieren, da vermitteln, wo sie es brauchen, nämlich in den Auseinandersetzungen mit den Sozialdemokraten, mit den Kapitalisten. Wer einer, der gerade eine Frage stellen wollte, geht, dann da hinten, bitte. Ach, Moment, vielleicht sollten wir, haben wir kein Mikro? Ach, ich rede ein bisschen lauter, ich verstehe es nicht. Das ist ein Einleitungsstatement, auch in der ersten Frage vor der Beantwortungsrunde. Wir haben geredet, dass heutzutage die Gegner des vermeintlichen vielleicht drauf. Kann ich direkt darauf antworten? Ja. Okay. Also ich glaube, wenn wir, also was ich meinte, dass sie progressiv sind, dass man, keine Ahnung, in 50er, 60er, 70er Jahren in Lateinamerika noch Bewegungen hatte, die gewissermaßen dort autokratische Regime gestürzt haben. Und dort dann auch, das waren vielleicht nicht sozialistische Bewegungen, das waren aber immerhin Bewegungen, die dort dann demokratische Rechte erkämpft haben und damit auch den Spielraum für sozialistische Politik erweitert haben. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie diese Bewegung wirklich als das verstehe, was großartig anti-imperialistische Politik wäre, sondern ich glaube, was, wenn man sich irgendwie das Ende des Ersten Weltkriegs anguckt, welche Form anti-imperialistische Politik dort angenommen hat, in Form beispielsweise der russischen Revolution, also die ja versucht haben, mit ihrer Strategie des revolutionären Defätismus gegen, also zu sagen, okay, es ist wichtiger, dass irgendwie unser eigenes Land im Weltkrieg verliert und wir so gegen den Imperialismus kämpfen, um die Revolution zu machen. Also davon habe ich geredet, ich weiß nicht. Und heutzutage sehe ich keine Kraft, die auch nur annähernd gewissermaßen in der Lage wäre, in ähnlicher Art und Weise gegen den Imperialismus zu kämpfen. In meinem Eingangsstatement meinst du jetzt? Ich meinte auf Weltebene, dass also gewissermaßen man ja einen geopolitischen Wandel hat, der dramatisch ist in den letzten 60 Jahren. Also wenn man sich anguckt, dass also zumindest immer noch, weiß ich, Nordkorea, so, also es ist ja irgendwie schon fast lachhaft, so dass man irgendwie dort eine kommunistische Bewegung hatte, die irgendwie was machen wollte, während man heutzutage also keine Opposition von links hat, sondern Kräfte hat, die aus der Linken tatsächlich kommen und inzwischen also reaktionäre Ideologien vertreten. Also im arabischen Raum lässt sich das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, dass man eigentlich in 50er, 60er, 70er Jahren irgendwie sowas wie arabisch-nationalistische Kräfte hat. Das war auf jeden Fall und dass sich aus diesen Kräften heraus dann der heutige Islamismus entwickelt hat, also aus ehemals selbsternannten Linken, was auch immer wir davon halten, rechte Kräfte geworden sind. Und insofern halte ich es für notwendig, dass wir verstehen, wie die Linke selbst dazu beigetragen hat, dass diese nationalistischen rechten Kräfte aufgekommen sind. Ich glaube, meinst du eher den Zeitraum irgendwie zu so in den 20er Jahren? Welche? Oder ich habe es nämlich auch nicht. Nein, ich meine eigentlich weniger den Unterschied zwischen, also du musst heute als Entwicklung gewesen von progressiven Kräften gegen den Imperialismus zu nicht progressiven oder unprogressiven Kräften, ich würde sagen, an den progressiven Kräften nur halt unter anderen Vorzeichen aufgegriffen. Und dass du das sehr affinativ halt die Bewegung halt hier darstellst. Das war das ja so. Also ich. Ich wollte nicht sagen, dass ich diese Bewegung irgendwie in 50er, 60er Jahren, also das ist auch eine nationalistische Bewegung. So. Worum es mir ging, ist herauszudeuten, dass dort ein, also ich wollte nicht sagen, wir sind das 9 plus Ultra, sondern es ging mir darum, herauszuarbeiten, dass tatsächlich ein sehr drastischer Wandel in ja, der ideologischen und sozialen Zusammensetzung dieser Gruppierungen stattgefunden hat und dass von ehemals Ideen, die von der Aufklärung kamen, gegen aufklärische Ideen aufgetaucht sind. Darum geht es mir. Ich würde jetzt, da jetzt schon allgemeine Aufbruchstimmung ein bisschen herrscht, glaube ich, würde ich jetzt noch, wer würde denn jetzt noch gerne eine Frage stellen? Die würde ich noch dran nehmen. Drei Stück. Jan, du hast davon gesprochen, dass die Linke tot ist. Also ich zitiere eine Phrase. Aber können wir sich da mindestens betrachten und sagen, dass die Linke in der ihren alten Organisation form, nicht mehr zeitgemäß vielleicht auch ist, und sich heute in der heutigen Welt verändert hat? Ich denke da mal, ich stelle genau dasselbe wie du auch, in diesem Leben des Magisters der letzten Jahrzehnte in Südamerika. Ich denke dabei auch die Gewalt der Occupy, die schon in allen ihrer eigenen Organisationsform einer Kritik unter der Alternative zu dem parlamentarischen staatlichen Nationalstaatssystem anbietet. Und wenn ich einfach nur diese Systeme, die transnational aktiv sind, die nicht mehr diesen, die zwar nicht mehr diese nicht mehr strukturell aufgebaut sind, sie als die Weiterentwicklung der Linken betrachten? Wer möchte anfangen zu antworten? Das ging ja direkt an dich. Ne? Also ich kann gerne antworten. Also ich glaube, dass es keine Weiterentwicklung der Linken ist, sondern tatsächlich alte Konzepte, die heutzutage wieder auftauchen und in Abwesenheit von irgendwelchen anderen Konzepten irgendwie als Neues abgefeiert werden. Ich glaube, dass die Zapatistas kein tragfähiges Emanzipationsmodell über das globale Kapital hinaus darstellen, sondern eher eine Form reaktionären Antikapitalismus darstellen, also die dort versuchen eben in ihren Dorfkommunen sowas wie feudale Verhältnisse oder zumindest Subsistenzwirtschaft in einer Art und Form zu reproduzieren. Was eher ja ein Versuch ist, aus diesem ganzen Weltmarkt quasi auszubrechen, und das negiert die Emanzipationspotenziale, die dieser Weltmarkt hat und die das Kapital geschaffen hat. Ich glaube, die Aufgabe, also zumindest, und deswegen nehme ich Marxismus ernst, ist der Marxismus das Bewusstsein über die Möglichkeiten, die das Kapital geschaffen hat, und die werden, glaube ich, von den Zapatistas nicht wahrgenommen und nicht erkannt, genauso wenig von Occupy. Möchtet ihr beiden etwas sagen? Ich möchte nur da bei dem Occupy-Zeugs, an mehreren Varianten möchte ich darauf einfach hinweisen, also wenn der für das sogenannte Finanzkapital, das ja überhaupt gar kein Kapital ist, sondern Geld, zum Hauptgegner gemacht wird, ist der Antisemitismus einfach nicht mehr weit, ob man das jetzt macht oder nicht. Das müssen wir einfach sagen. Das ist einfach Schrott. Na, richtig ist das. Also richtig ist, dass Organisation, Widerstand, alles heute versuchen muss, international zu sein. Die Idee, spontane Bewegungen und so weiter können, haben ihre Grenzen. Und wenn man tatsächlich das Projekt hat, den Kapitalisten ihre Macht zu nehmen und ihren Staatsapparat, ne, dann taugen, da muss man natürlich fragen, wie muss eine Organisation aussehen, wie eine Struktur aussehen, die das kann. Und da denke ich, war Occupy, ist da völlig untauglich. Es war noch nicht mal tauglich, mehr als ein Jahr zu überleben. Ne? Und ist tot schon jetzt wieder. Und es war eine Form, die durchaus auch von Reaktionären genutzt werden konnte. Siehe Maidan. Ja, also nur zu beglauben, man besetzt Plätze und macht Bewegung, ist gleich ein progressives Projekt. Form ersetzt nicht Inhalt, und Inhalt erfordert Programmatik. Danke. Ich habe drei verschiedene Punkte. Einmal ganz unterschiedlichen Gebrauch des Begriffs Kapitalismus. Das heißt einmal den engeren Sinn und dann den weiteren Sinn. Das heißt, der Gebrauch Kapitalismus im weiteren Sinne wäre, dann wäre Julius Caesar Kapitalist gewesen und Napoleon ebenso. Und das war der eine Gebrauch. Der Gebrauch im engeren Sinne, so wie Lenin, also Lenin versucht, eine bestimmte Phase des Kapitalismus zu beschreiben, nämlich den Monopolkapitalismus. Und dann nehmen wir dafür den Begriff Imperialismus. Und jetzt ist die Frage dann, wie dieser Begriff auf die heutige Zeit passt. Das heißt, der Monopolkapitalismus unterscheidet sich von dem vorherigen liberalen Kapitalismus dadurch, dass eben es nicht mehr das Prinzip der freien Konkurrenz gibt. Es gibt keinen freien Markt eigentlich mehr und so weiter. Und Lenin beschreibt, dass die Jan, fängst du an? Ja. Ja. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, halt zwischen den verschiedenen Bestandteilen, die der Kapitalismus produziert, einfach so zu unterscheiden, wie Lenin in dem Zitat sagt. Also das ist eine tatsächlich für die Linke äußerliche Bewegung, die dort vonstatten geht. Und die Frage ist, wie wir diese Bewegung ausnutzen und über sich selbst hinaustreiben können. Sorry, wenn ich das jetzt so rauspicke, weil ich bei den vorigen Bestandteilen nicht so genau wusste, was du von mir willst. Zu Frankreich, ich glaube, also dass die Gewerkschaft dort natürlich wesentlich besser organisiert ist als in Deutschland, das der Fall ist und teilweise auch militantere Elemente, wenn man so will, hat. Dass es aber gleichzeitig noch nicht bedeutet, dass es eine Form von Klassenauseinandersetzung ist. Weil für eine Form von Klassenauseinandersetzung braucht man letztendlich einen Ausdruck, einen Gesamtausdruck des Interesses eben der Arbeiterklasse, und das ist dort nicht gegeben. Also es gibt dort verschiedene Branchen, die streiken, aber es ist kein irgendwie bündelndes Element dort vorhanden, was das Klasseninteresse herausstellen kann. Was bedeutet gleichzeitig, dass die französisch herrschende Klasse natürlich weiterhin auch gespalten ist. Also es gibt Befürworter des Streiks auch irgendwie in den bürgerlichen Teilen, wenn man so will, und genauso auch Gegner, aber die Bourgeoisie entwickelt halt auch nur irgendwie ein eigenes Klasseninteresse, wenn sie konfrontiert ist mit so einem bündelnden Element, was klassischerweise eine sozialistische Partei war. Dann zu Kurdistan, ich weiß nicht genau, was du dazu fragen wolltest, oder ich kann es auch einfach überlassen, anderen Leuten darauf zu antworten. Bring mir nur noch eine Sache anschließend zu dem vorhergehenden mit dem Monopolkapitalismus. Also diesen Mythos muss man auch noch mal entgegentreten. Wenn es die Konkurrenz der Geldbesitzer oder Geldeigentümer, wie man eben die nennt, um eine möglichst hohe Profitrate damit zu erzielen, dass sie das Geld in die Produktion stecken und dort dann mit einem Aufschlag, mit einem Profit zurückbekommen, wenn die Konkurrenz nicht mehr besteht, also dort ein Monopol existieren würde, dass meinetwegen der Staat alles Geld besitzen würde, wäre der Kapitalismus am Ende. Und das würden wir ganz schnell merken, denn dann gäbe es nichts mehr zu kaufen und kein Geld mehr. Also es geht nicht um die Konkurrenz der Produktionsbesitzer, der Unternehmen muss da sein, die Konkurrenz der Arbeitskraftbehälter oder Besitzer muss auch da sein. Es sind notwendige Bedingungen, aber die hinreichende Bedingung ist erst, dass, und die, da können Sie sich konzentrieren und wie auch immer, die hinreichende Bedingung ist, dass das aus dem Allgemeinkapital, der hat darauf sehr viel Wert gelegt, als er das Kapital von den Grundrissen her gelesen hat, auch bei Marx geht es dann um die Konkurrenz der Einzelkapitalien untereinander. Und das hat die kritische Theorie, das hat der gesamte Stammokap, alle, die von dieser Konkurrenz und die Einheit des Monopolkapitals mit der Imperialismus, dieses Zusammengehen sprechen, das geht völlig an der Sachlage vorbei, wie Kapital besteht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich würde deswegen... Okay. Haben wir noch eine abschließende Frage, dann kannst du vielleicht auch noch darauf dann eingehen. Ticker. Was Ganz kurz, aber dann zum Punkt kommen. Ja, ja, dass zum Beispiel Regierungen wie der Iran faschistisch sind. Da ist halt meine Frage, okay, man scheint zu sehen, okay, es gibt keine wirkmächtige Linke mehr, aber dann appelliert man in diesem Kampf gegen Faschismus an den westlichen Imperialismus, an Staaten wie also Deutschland, an die deutsche iranische Oppositionelle irgendwie einzuladen und so weiter, um in den Kampf gegen den Faschismus des Iran zu führen. Da ist halt meine Frage auch. Matthias, die Frage ging mehr oder weniger an dich. Ich wollte die anderen, du kannst ja nochmal auf den anderen Punkt, wo wir vorhin eingehen wollten, ja, eingehen. Und das ist ein Abschlussstatement sozusagen. Also kannst du gut. Also, du hast völlig recht, wenn du sagst, mit der PKK kann man nicht für den Sozialismus kämpfen. Wir haben einen absolut früher eher ein nationalstalinistisches Programm gehabt. Heute ist es durchsetzt mit libertären und sozialdemokratischen Ideen. Geht gar nicht. Ja, so. Sozialismus kann man mit denen nicht kämpfen. So. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich Konfliktsituationen gibt, wo Sozialisten, Kommunisten, Revolutionäre und so weiter Partei ergreifen müssen. Und so eine Situation, denke ich, ist zum Beispiel in Syrien, dass man sagen muss, es ist richtig, diese die Kurden in Nordirak zu unterstützen gegen IS in dem Konflikt. Und es ist genauso richtig, sie gegen Erdogan zu unterstützen. Das heißt nicht, dass man die politische Kritik an deren Führung auch nur für eine Sekunde vergessen darf. Das ist diese fatale Bündnispolitik, die wir viele Jahrzehnte erlebt haben, dass man gesagt hat, wenn man ein Bündnis macht, dann darf man die anderen nicht mehr kritisieren oder was. Nee, wir sind ja, Bündnisse macht man nicht mit den Leuten, mit denen man gleiche Meinung hat. Mit denen kann man eine gemeinsame Partei gründen. Mit Leuten, mit denen man eben nicht die gleiche Meinung hat, kann man aber in einer bestimmten Kampfsituation ein Bündnis machen und beziehungsweise unterstützen. Ja? Also wir sind jetzt nicht runtergegangen und gekämpft, aber wir haben 120.000 Euro in Deutschland gesammelt im Rahmen der NAO-Bewegung, Waffen für Rojava. Ja, so. Wir haben gleichzeitig Veranstaltungen gemacht, wo wir diese Konzeption politisch kritisiert haben, weil wir glauben, dass das eine komplette Sackgasse ist. Also völlig illusorisch zu glauben, man macht da lauter kleine befreite Rojavas und das ist die politische Konzeption für den Nahen Osten. Also kann man anders mal auseinandersetzen. Und das Gleiche ist in anderen Kämpfen. Auch wir können uns nicht ernsthaft raushalten aus allen Kämpfen, weil wir sagen, die Führungen stimmen nicht und die haben falsche Vorstellungen von Sozialismus oder warten, bis solche Kämpfe sozialistische Kräfte produzieren. Wie können denn sozialistische oder kommunistische Kräfte in solchen Kämpfen produziert werden, anders als dadurch, dass die Sozialisten und die Kommunisten auf der Welt sie in ihrem richtigen Kampf unterstützen, aber ihnen sagen, sie durchaus politisch kritisieren und sagen, was sie anders machen müssen. Ja, wo, was, auch durchaus in taktischen Punkten. Und das heißt, das ist für mich die Praxis. Natürlich können wir im Moment nicht internationale Brigaden aufstellen und irgendwo hinschicken, weil wir uns die Kräfte dazu geben. Aber man kann, wir können Positionen zu solchen Konflikten ergreifen, sagen, was richtig ist und auf diese Weise auch mit Kämpferinnen und Linken, die nach der richtigen Politik suchen, in anderen Ländern in Kontakt zu kommen. Und so das aufbauen, was wir brauchen, eine internationale, die kampffähig ist, die gleiche, die nicht in jedem Land irgendwie einen eigenen Weg zum Sozialismus oder einen eigenen Weg zu weiß nicht was findet, sondern die Methoden hat, Ziele und Methoden hat, die auf verschiedene Situationen Gültigkeit haben. Und wenn man merkt, sie haben sie nicht, muss man sie modifizieren. Ja, das ist, ja, also die sich Werkzeuge schafft, um solche Kämpfe dann auch erfolgreich durchzuführen. Und ich gehe jetzt nicht auf Syrien ein, das kann man extra machen, aber ganz klar ist man, Bündnis heißt nicht, ja, keine Kritik, sondern Bündnis heißt mit politisch anderen Kräften in einem bestimmten Punkt den Kampf gemeinsam führen. Und wenn wir das nicht machen, ja, dann, wenn wir auf sowas verzichten, dann verlängern wir unsere Niederlage und unsere Isolation. Das Gleiche gilt natürlich für alle Kämpfe, die von reformistischen Gewerkschaften geführt werden. Ich sage nur einen Punkt zur CGT noch. Auch die CGT hat in ihrer Geschichte oft dann, wenn es wirklich kurz vorm Durchbruch war, Kämpfe in Frankreich dann im Stich gelassen. Das darf einen überhaupt nicht daran hindern, heute diese Kämpfe in Frankreich zu unterstützen und mit französischen Sozialisten, Kommunisten gibt es ja durchaus auch zu diskutieren, wie geht es denn weiter und warum akzeptiert ihr, dass das die CGT-Führung im Notfall immer noch das letzte Wort hat? Du warst jetzt gerade nicht da. Ich musste dringend aufs Toilette. Ja, aber ich habe an der Frage, soweit ich sie mitbekommen habe, nichts gefunden, was mir. Okay. Das ist wirklich Zeit. Gut, dann willst du noch ein Abschlussstatement geben? Nein, nur Werbung machen statt für Klassenkampf, die Bücher vom Seyra Verlag zu lesen, um den Unterschied zwischen Theorie und Kritik zu beschreiben. Ja, ich würde nochmal versuchen, auf einige Sachen einzugehen, auch wenn es jetzt vielleicht zu weit führt. Ja, also ich glaube, man darf die kritische Theorie und Lenin auch nicht so lesen, als würden die quasi eine alineare Tendenz zur Monopolisierung in der Welt sehen, sondern Lenin sagt ganz klar, dass das Monopol auch wieder die Konkurrenz unter dem Kapital befördert. Und das hängt damit zusammen, dass Kapitalismus eben kein abgeschlossenes System ist, sondern immer wieder auch der politischen Intervention durch die herrschende Klasse, wie auch natürlich abhängig von dem Zustand der Arbeiterklasse ist und nicht ohne diese funktioniert. So. Dann glaube ich auch nicht, dass wenn man sich einfach... oder anders gesagt, ich glaube, ich würde eher nochmal auf den Punkt von Matthias eingehen mit der Frage, natürlich kann man auch irgendwie die PKK kritisieren, aber die Position, die du in dem Moment einnimmst, ist, glaube ich, hat nicht die Wirkmächtigkeit, die du dir davon versprichst, sondern ist letztendlich eine, die unkritischerweise von der PKK benutzt werden kann. Also du hast nämlich für bestimmte Bündnisse bestimmte Grundvoraussetzungen an Machtkonstellationen. Und ich meine, wenn du irgendwie Trotzkis Schriften zur Einheitsfrontstrategie liest, dann sagt er, es ist ein Verbrechen, gewissermaßen mit einer politischen Gruppierung eine Einheitsfront einzugehen, die wesentlich größer ist als man selbst. So. Weil das letztendlich dazu führt, dass man Nachtragspolitik begeht. Und ich glaube, dass man diesen Kontext auf jeden Fall wahren muss. Und ich meine, selbst wenn wir irgendwie die Kräfte hätten, internationale Brigaden aufzustellen, das ist eben nicht Internationalismus, sondern das, was ich in meinem Eingangsstatement als Inter-Nationalismus genannt habe, wo im Gegensatz dazu eben die Frage von den Aktionen und den Emanzipationsbestrebungen des Proletariats in den Metropolen, wenn man so will, außen vor gelassen wird. Und dann kommt letztendlich bei dieser Variante dann auch irgendwie sowas wie ein Dritte Welt Befreiungsnationalismus raus, den ich für sehr schädlich halte. Genau. Das Und auch, und vielleicht noch ein Satz zu den reformistischen Gewerkschaften. Also ich glaube auch, dass die Gewerkschaften nicht einfach mehr das sind, was sie früher sind, und dass man das Konzept irgendwie des Reformismus nicht einfach so auf heute übernehmen kann, weil Reformismus letztendlich immer noch heißt, dass die irgendwie Stil Sozialismus haben, so, was nicht der Fall ist. So. Und ja. Ich glaube, das sind einige Schwierigkeiten, die wir als Linke auf jeden Fall benennen müssen, wenn wir darüber schreiben, weil es sonst unverantwortlich ist. Vielen Dank, Jan. Wir kommen zum Ende jetzt. Wer noch Lust hat, mit uns weiter zu diskutieren und einfach den Abend ausklingen zu lassen, wir haben einen Tisch im Albatros reserviert. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Ich möchte mich auch nochmal bei den Sprechern bedanken für die Diskussion. Und ja, und ich wünsche euch einen schönen Abend. Wie bitte? Ja, genau. Noch eine kleine Ankündigung. Dieser Lesekreis-Flyer, den seht ihr auch da hinten, der findet immer freitags von 16 bis 19 Uhr statt. Und morgen lesen wir Rosa Luxemburg und das Programm der Spartakisten 1918. Genau. Vielen Dank. Das ist richtig. Einheits von Politik ist gerade gegenüber den Massenorganisationen. Ja klar, aber wenn du selbst eine Organisation von 60 hast und du hast eine Organisation von 2000, dann ist es einfach, dann wirst du benutzt von dieser Organisation. Ich muss ja nur entschuldigen, ich muss nur aufgeben, aber ich habe so einen Husten angefangen. Ich wollte nicht, dass ich dir nicht zuhören wollte, aber ich wollte ja nicht dann signalisieren, das hat nicht auf jeden Fall. Ach so, weil du rauskommst. Weil ich da nicht wollte ich jetzt mal ein bisschen oder unbedingt eine Zigarette Podium setzen. Wo ist denn das Albatros? Das ist hier hinten. Ich führe dich hin, wenn du bist sehr spät dran. Ja, ich bin hier, am Bier würde ich vielleicht noch trinken. Also es ist hier direkt unten, wir treffen uns unten vorm Kotz und gehen gemeinsam. Ach so, gut, da überlege ich mir noch. Ich muss jetzt erstmal eine auf. Ja. Aber die Fragen. Praktiken. Dann sollten wir das nicht im großen Kreis machen. Aber können wir mal machen. Ein Bier oder sowas. Wir laden alle bekommen. Das können wir auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, das ist halt schon irgendwie so die Frage, ist, okay, sind Taktiken, sind diese Gespräche überhaupt in der Gegenwart angemessen? Aber ja, ja, wenn ihr es für nicht angemessen haltet, dann brauchst du es nicht machen. Ne? Nee, doch, also ich interessiere mich da sehr für. Ich lese auch eure Publikationen immer. Ja. Also, aber ich stoße dann schon halt immer wieder so, weil für uns ist es halt wichtig, um die Bedingungen von Politik in der Gegenwart herauszubeugen, weil wir glauben, die sind nicht dieselben wie vor 100 Jahren. Und wenn wir das einfach ignorieren, dann kommen wir dazu, dass wir unsere Konzepte Einheitsfront einfach missbrauchen für schlechte Politik. Und das ist, glaube ich, ein die Gefahr ist, nein, also das ist was man natürlich ständig nachfragen muss. Ja? Was kommt raus und was bringt es? Nee, aber ich finde das super, dass wir an so einem Diskussion teilnehmen. Vielen Dank nochmal. Ja. Vielleicht können wir irgendwie mit zum Albatros vielleicht. Aber also wenn wir Zeit haben. Du bist auch bei Blatt. Genau, ja. Vorschlag wäre das, wenn ihr Interesse habt, dann ist die Frage von Taktiken, dass die einfach mal intern diskutieren. Ja. Da hat dann keinen Sinn, hier so was weiß ich, reaktionäre Philosophen da. Okay. Also dabei zu haben, nee, weil die wollen das nicht. Also das hat über Taktiken. Achso, ja. Ich habe nachdem, was ich gehört habe, aber das ist, ja, 10 mit Leuten zu diskutieren, die in die Tabelle gefragt werden, wie kann man denn, wie kann man denn intervenieren? Ne? Und nicht nur irgendwie kritisieren. Nee, beide sind so gut dran. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, wo du immer diskutieren kannst. Ist es richtig oder müssen wir das so und was weiß ich? Ja? Und das machen wir auch gerne. Also wenn es auf der Basis ist, dass man ja diskutieren, weil das ist Thomas bestimmt. Ja? Also nicht ob oder ob nicht, sondern mhm. Es kann eine Kunde gegebene Größe haben, ja? Was können wir machen? Und zu, also die Einschätzung, aber überhaupt zu gucken, was es denn noch gibt, wenn es das Proletariat gibt. Ja, naja, das Proletariat.